Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ich bin ja inzwischen auch nicht mehr der Jüngste, was bedeutet, dass ich mich nicht mehr so gut an meine Kindheit erinnern kann. Ich glaube aber zu wissen, dass ich damals als Kind nicht Lokführer werden wollte. Trotzdem geht es in dieser Episode heute um Loks, genauer gesagt um die Trucks von Bombardier, die bei der Deutschen Bahn unter anderem als 145, 146, 185 und 186 fährt. Und als regelmäßiger Bahnfahrer und Technikspielkind finde ich die ganze Bahntechnik durchaus interessant und habe da auch noch mehr Episoden in Planung. Ich hoffe, dass die auch was werden. Die erste Episode hier geht um vielleicht das wichtigste Element bei der Bahn oder bei Zügen, nämlich die Lok. Und zwar habe ich im April 2010 die Firma Bombardier in Mannheim besucht, die dort unter anderem Lok, Elektronik und Antriebe entwickeln und dort zusammen mit der Deutschen Bahn eben auch die Wartung der entsprechenden Trucks, Baureihen der Deutschen Bahn betreiben. In der Episode hier unterhalte ich mich zunächst mal gut anderthalb Stunden mit Michael Weinhardt von Bombardier und im zweiten Teil gucken wir uns dann eine Lok an. Wir sind an die entsprechende Bahnbetriebsstätte bzw. an die entsprechende Bombardier-Niederlassung im Rangierbahnhof gefahren und haben uns einfach die Lok angeguckt und haben das natürlich auch aufgenommen. Dort ist dann noch Willi Denk zu uns gestoßen, der uns als Servicestellenleiter Mannheim auch noch viele interessante Dinge über die Lok erzählen konnte. Der zweite Teil des Lok-Angucken ist natürlich etwas roher. Da war natürlich nicht immer alles ganz leise, aber es sind noch sehr viele interessante Sachen dabei. Also wenn das Thema interessiert, der soll sich das dann durchaus anhören. Noch kurz ein Kommentar zur Musik. Marillion haben kürzlich eine Kennenlern-CD rausgebracht, die ist downloadbar, mit der Idee, dass potenzielle neue Fans sich einfach mal die Musik runterladen, um einen Eindruck von Marillion zu bekommen. Und von dieser CD oder von diesem Download habe ich hier ein paar Sachen eingebaut, also die Musik in dieser Episode komplett von Marillion. Gut, soviel der Vorrede. Teil 1, Interview ganz allgemein zu E-Loks und insbesondere der Trucks mit Michael Weinhardt. Also mein Name ist Michael Weinhardt. Ich habe in Aachen Schienenfahrzeugtechnik studiert und dort auch eine Promotion gemacht. Bin anschließend bei der Firma Henschel 4 Jahre tätig gewesen und seit dieser Zeit bei BBC, später Atrans und jetzt Bombardier. Mhm. Das erklärt auch schon so ein bisschen, wo wir hier heute sind, nämlich bei Bombardier in Mannheim. Und wollen Sie vielleicht noch ein paar Worte über die Firma sagen, was Bombardier tut? Klar, Loks, darum geht es heute. Ja, Bombardier als Unternehmen ist ein kanadisches Unternehmen, spaltet sich in 2 Produktbereiche, und zwar Aerospace und Transportation. Wir gehören hier zu Transportation und im Bereich Transportation gibt es verschiedene Divisions. Wir gehören zu der Division Lokomotiven und Propulsion. Unsere Aufgabe ist im Bereich Lokomotiven, Lokomotiven für den vorzugsweise für den europäischen Markt, aber auch darüber hinaus in andere Märkte zu liefern. Und der Bereich Propulsion hat die Aufgabe, die Antriebstechnik, also das sind Stromrichter und Fahrmotoren, Getriebe und Drehgestelle, zu liefern für nicht nur Lokomotiven, sondern eben auch für Triebzüge, U-Bahnen, Straßenbahnen. Mhm. Und die gehören dann zu jeweils anderen Divisions und werden von PPC beliefert. Mhm. Wahrscheinlich sind die meisten Hörer hier schon mal mit Bombardier-Fahrzeugen gefahren, zumindest indirekt, also im Sinne von in einem Wagen, der von einem Bombardier-Fahrzeug gezogen wird. Wir wollen uns heute insbesondere über die Trucks unterhalten. Das ist eine Lok-Produktlinie von Bombardier. Wollen Sie uns da mal so einen kleinen Kurzüberblick geben, um was von der Lok sich da handelt? Ja, der Name Trucks wurde vor etwa 9 Jahren, glaube ich, geboren und bezieht sich auf die Triebfahrzeuge, die wir seit etwa 10 Jahren bauen. Und beinhaltet jetzt konkret für die DB AG Fahrzeuge der Baureihe 185. und der Baureihe 186, die jetzt nicht bei DB laufen, sondern nur von DB gemietet sind. Mhm. Und wir haben da eigene Namen geboren für die Generationen, die wir da durchlebt haben. Das ist also die Familie Trax AC1, AC2 und MSDC. AC1 und AC2 stellen die beiden Ausführungsformen der 185 dar und sind ziemlich wesensgleich. Bei der MSDC handelt es sich um eine Viersystemlokomotive, die also auch unter Gleichstrom fahren kann. Und diese Lokomotive haben wir für viele private Betreiber und auch Leasingfirmen gebaut. Und die finden sich also zeitweise bei den verschiedenen Betreibern, je nachdem, wie sie vermietet werden. Da kommen wir auch ganz am Schluss nochmal drauf, über die Herausforderungen der Mehrsystemloks, verschiedene Strom-, Spannungen, Systeme in den verschiedenen europäischen Ländern, denke ich mal. Am meisten werden Sie Leute wahrscheinlich von der Deutschen Bahn kennen. Sie sagt schon 185. Das ist, glaube ich, vor allem eine Güterzuglok. Richtig. Das ist jetzt eine Lok, die ist entstanden aus der Baureihe 145, die das Vorläufermodell darstellte für den deutschen Verkehr, nur ein Stromsystem. Und man konnte schon zur Jahrtausendwende etwa absehen, dass man also bevorzugt eine Mehrsystemlokomotive haben wollte. Zunächst mal also eine Zweifrequenzlok für 16,2 Drittel Hertz und 50 Hertz Stromsysteme. Und das konnte man mit der Technik der Baureihe 145 mit einer geringen Weiterentwicklung schaffen. Dadurch ist die 185 auf Basis 145 entstanden und ist also dann auch in der großen Stückzahl gebaut worden. Die 145 ist mit 80 Exemplaren gebaut worden und die Option ging auf 400 und die hat man dann mit der Baureihe 185 eingelöst, wo die 400 Stück jetzt fast alle gebaut worden sind. Die letzten werden jetzt in dieses oder nächstes Jahr geliefert. Die 146 ist eine andere, oder? Oder ist das auch eine Weiterentwicklung von der 45? Die 146 ist aus der 145 zunächst entstanden als Regiolok. Einige Komponenten, die man im Regionalverkehr braucht. Und, Anzeige, Ziel zum richtig, Beispiel. Ja. Und wir haben dann aber in der Generation AC1, das ist also die 185.1 entsprechende Technik, auch eine 146.1 geliefert mit etwa 30 Exemplaren. Und dann anschließend in der weiterentwickelten AC2-Technik auch 146.2. Und die befinden sich auch bei privaten Betreibern. Ja. Wird so eine Lok typischerweise sozusagen einfach mal so entwickelt von einem Hersteller wie Bombardier oder sagt da, in der Fliegerei gibt es die sogenannten Launch Customers, ja, also da sagt die Lufthansa, wir hätten gern 100 Flugzeuge der in der Größenordnung und erst wenn so eine quasi initiale Bestellung da ist, dann entscheidet sich ein Hersteller auch zu investieren und so eine Flugzeug zu bauen. Ist das hier ähnlich? Das ist jetzt hier ähnlich, aber doch auch durch die großen Veränderungen im Schienenfahrzeugsektor zum Teil anders gelaufen. Es ist zu Beginn meiner Berufstätigkeit hat es noch die Federführung der Deutschen Bahn gegeben und die Deutsche Bahn hat wesentlich an der Entwicklung eines Fahrzeuges teilgenommen. Hat einige Komponenten auch unabhängig bestellt, die als Systemkomponenten dann beigestellt wurden und ist dann nach der Wende in Europa auch zu einem ganz anderen Modus übergegangen, so wie eben auch Luftfahrtunternehmen Flugzeuge bestellen, wurden Lokomotiven bestellt, fertig mit Abnahme und Zulassung, was in früheren Zeiten die DB in eigener Regie durchgeführt hat. Und die Hersteller haben sich auch in dieser Zeit formiert. Früher gab es Konsortialverträge unter den Mechanteilherstellern und unter den Elektroteilherstellern, die voneinander völlig getrennt waren. Und jetzt musste man also ein Systemlieferant werden, in dem mechanische und elektrische Komponenten gleichzeitig bestellt wurden und auch fertig montiert werden mussten, um eben ein fertiges Fahrzeug anzubieten. Und da ist man in den 90er Jahren durch eine Entwicklungsstufe gegangen, die man heute im Wesentlichen als abgeschlossen sehen kann, in dem aber auch die Marktbereiche abgeklopft wurden. Und der Auftrag, den Bombardier in den 90er Jahren direkt erhalten hat, war damals die Baureihe 101. Siemens hat die Baureihe 152 zugeschlagen bekommen und AEG die Baureihe 145. Und in dem Moment, wo die Verträge unterschrieben waren, ist Atrans gegründet worden aus dem Zusammenschluss von ABB und AEG. Und dann musste dieser Vertrag neu verhandelt werden und die Bedingungen neu ausgehandelt werden. Und auf der Basis ist Bombardier an den Auftrag von den 400 Lokomotivenbauer 145 gelangt. Ist die größte, von der Anzahl her, die größte Serie. Richtig. Und man kann jetzt im Nachhinein sagen, das konnte man auch damals schon erahnen, dass das die Schlüssellok sein wird, die man aufgrund ihrer Leistung, aufgrund ihrer Größe und ihrer vielseitigen Verwendbarkeit sehr wahrscheinlich auch an andere Betreiber verkaufen kann. Mhm. Und das hat sich dann auch später bestätigt. Es ist eine Universaltype, die in der Leistung gerade so liegt, dass man sagen kann, im Güterverkehr ist eigentlich mehr nicht nötig. Mhm. Und im Regionalverkehr reicht diese Leistung auch aus, um diese Regionalzugleistungen, sagen wir mal, bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 160 mühelos mit dieser Type fahren zu können. Das Kernleistungsdatum ist natürlich also PS, Kilowatt. Was stellt man sich da ungefähr vor? Wie viel PS hat so ein Ding? Ja, also das ist eine Leistung, die sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, die darauf abgestimmt sein müssen, bei der Baureihe 185 oder 145. Überhaupt bei den Trax-Lokomotiven bewegen wir uns im Bereich von 5,6 Megawatt. Mhm. Das ist also eine angetriebene Achse hat einen Motor von 1400 Kilowatt. Mhm. Das sind ungefähr 2000 PS, ganz grob. Oder? Ja, pro Achse. Pro Achse, klar, ja, also dann mal 4. Und im Vergleich zu Diesellokomotiven ist das eine Leistungsklasse, die, sagen wir mal, mit dem Faktor 2 bis 3 über dem Wert von Diesellokomotiven liegt. Okay. Jetzt muss man natürlich sagen, bei einer E-Lok kommt der Strom immer aus der Steckdose, also der steht immer zur Verfügung, hier über den Fahrdraht halt. Ja. Und da kann man also klassisch Leistungen ziehen, die weit über diesen Wert auch noch hinausgehen. Mhm. Also man kann auch zwei Lokomotiven zusammenkuppeln und hat dann also ein Paket von etwa 10 Megawatt. Und dafür muss auch, sagen wir mal, die Fahrleitung die Leistung bereitstellen können. Mhm. Das ist in etwa so. Und über dieser Leistung hinaus wird es dann auch schwierig, den Strom über den Fahrrad bereitzustellen. Also da sind dann gewisse Leistungsgrenzen erreicht. Ja. Und Höchstgeschwindigkeit haben wir schon gesagt, 160 km/h. Güterzüge fahren sowieso langsamer, glaube ich. Und die Regionalzüge, ja. Ja, also die Güterzugvarianten sind meistens mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde ausgestattet, wofür klassisch der Tatzlagerantrieb auch ausreicht, während die Regio-Lokomotiven haben Hohlwellenantriebe, die für höhere Geschwindigkeiten geeignet sind, haben im Wesentlichen aber dasselbe Drehgestell und auch denselben Fahrmotor natürlich und sind dann aber auch auf 160 zugelassen. Mhm. Okay. Die 101er, nur kurz zum Abgleich, die fährt ja, glaube ich, über 200, das ist ja in der City-Lok. Ja. Die hat, wie viel PS hat die oder wie viel Kilowatt? Die hat eine Leistung von 6400 Kilowatt und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde. Mhm. Diese Leistung wird auch für die höheren Geschwindigkeiten im Wesentlichen gebraucht. Das merkt man auch, wenn man jetzt den Leistungsbedarf von Hochgeschwindigkeitstriebzügen sieht, die also praktisch in der Länge, wie sie ein normaler Reisezug hat, von zwei Fahrzeugen angetrieben werden oder so viel Leistung haben, wie man sonst nur mit zwei Lokomotiven hat. Ja, also der alte ICE hat einen Triebkopf vorne und hinten. Richtig, und der neue ICE, der Dreier, der ist ja ein kontinuierlicher Triebkopf. Ja, der hat verteilte überall, Antriebsleistung, aber er muss natürlich in der Summe der Antriebsleistung auch in diesem Bereich liegen. Klar. Und der ist, wie eben schon gesagt, über den Fahrdraht noch bereitstellbar. Ja. Und wenn man weit darüber hinausgeht, muss man auch in dem Bereich schon bei der Wahl des Fahrdrahtsystems Acht geben. Mitdenken, ja. Dann reden wir jetzt vielleicht mal ein bisschen über die einzelnen Subsysteme von so einer E-Lok. Da gibt es logischerweise Antrieb, Bremsen, die Lauftechnik, die Räder, die Strommanagement-Geschichte. Fangen wir vielleicht mit dem Strom an, der aus der Leitung kommt. Was kommt da jetzt mal, Annahme Deutschland, was kommt da von Strom raus? Wechselstrom, Drehstrom, was für eine Spannung, was bekommt man da typischerweise rein? Ja, also in Deutschland haben wir ein Spannungssystem, was schon sehr alt ist. Es geht auf eine Vereinbarung in Europa zurück, wo sich mehrere Länder damals geeinigt haben, noch in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und dieses Spannungssystem hat eine Nennspannung von 15.000 Volt und eine Frequenz von 16,2 Drittel Hertz. Ah, okay. Mhm. Die 16,2 Drittel Hertz Wahl wurde damals getroffen, weil es beabsichtigt war, Fahrmotoren für diese Frequenz zu bauen und Fahrmotoren als Kommutatorfahrmotoren mit einem Wechselstrom zu speisen, gibt Schwierigkeiten im Bereich des Kommutators, die begrenzt bleiben, wenn die Speisefrequenz nicht zu hoch ist. Ah, okay. Es war schon abzusehen, dass die Landesversorgung mit 50 Hertz stattfinden wird. Ja. Und man hat sich überlegt, es sollte eine Frequenz sein, die zu diesem Spannungssystem in einem einfachen Verhältnis steht, also 1:3. Ja. Und hat sich auf 16 2/3 Hertz festgelegt. Die Versorgung des Fahrleitungssystems erfolgt in Deutschland durch ein eigenes Mittelspannungsnetz mit 110 kV. Und in diesem Mittelspannungsnetz können bahneigene Kraftwerke einspeisen. Es können die haben eigene Kraftwerke? Ja. Okay. Es gibt auch Kraftwerke, wie hier in Mannheim, in Neckarau, die einen Block haben, der vom Generator her gesehen in das Bahnnetz einspeist und wo die DB-Infrastruktur, also einen Anteil an diesem Block, besitzt. Es gibt andere Vereinbarungen und die wesentliche Einspeisung erfolgt aber über Umformerwerke, die aus dem Landesnetz in das Mittelspannungsnetz einspeisen. Ja. Und das waren im Wesentlichen Generator- oder Motor-Generatorsätze, mit denen man ohne Getriebe auskommen konnte. Durch die Wahl einer geeigneten Polpaarzahl bei der Maschinen konnte man also aus 50 Hertz durch diese beiden Maschinen 16 2/3 Hertz herstellen. Wenn der Strom dann in die Lok reinkommt, dann wird er nicht nochmal transformiert. Der ist dann direkt geeignet für die Einspeisung in die Motoren. Das ist genau nicht mehr der Fall. Okay. Das hat man früher gemacht. Man hat also darauf geachtet, die Speisefrequenz so zu wählen, dass man in der Lok mit technisch leicht baubaren Komponenten, beherrschbare Technik, die Achsen antreiben konnte. Ja. Da war der Fahrmotor sehr bestimmend für die Wahl der Frequenz. Die Spannung war damit noch nicht festgelegt. Die hat man damals in Anbetracht einer Elektrifizierung über größere Entfernungen möglichst hoch wählen wollen, um ohmsche Verluste in der Fahrleitung klein zu halten. Weil dann der Strom für die gleiche Leistung niedriger wird, ne? Richtig. Und man musste allerdings dann auch in den Fahrzeugen Transformatoren vorhalten, die jetzt die Spannung von der Fahrleitung her herabsetzen auf die Spannung, mit der man die Fahrmotoren speisen. Das sind dann wie viel Volt? Im Bereich der Kommutator-Fahrmotoren waren Spannungen im Bereich bis zu, sagen wir mal, 500, 600 Volt üblich. Und wenn Sie jetzt sagen, im Bereich der Kommutator waren, dann hat sich das geändert? Ja, das ist die Technik gewesen, die man, sagen wir mal, bis Ende der 70er Jahre noch gebaut hat. Während der 70er Jahre ist aber auch die Drehstromtechnik entstanden, die jetzt eine neue Komponente in die Lok bringt, einen Stromrichter, der in der Lage ist, aus einem Stromsystem beliebiger Frequenz und Spannung ein anderes beliebiger Frequenz und Spannung herzustellen. Das war eine sehr schwierige Aufgabe und es ist eine sehr große Ingenieurleistung in dieser Zeit gewesen, diese Stromrichter zu entwickeln und auch in einer betrieblich akzeptablen Form von Größe, vom Preis, vom Gewicht, vom Kühlungsbedarf zu bringen. Und da ist also sehr viel Entwicklungsleistung erarbeitet worden. Und das hat sich in den 80er Jahren dann verfeinert. Man hat dann auch in Bereichen der Steuerung, die für diese Stromrichter sehr kompliziert war, Verbesserungen erzielt. Es wurden kompaktere Steuerungen, rein digitale Steuerungen, Bussysteme, Mehrrechnersysteme entwickelt, die dann in den 90er Jahren zur Verfügung standen, als die DB dann die großen Serien bestellt hat. Das heißt, heute haben wir Drehstromloks, die modernen Loks sind Drehstromloks. Ja. Vielleicht ganz kurz für den Nicht-Elektriker unter den Hörern. Was ist Drehstrom? Wechselstrom kennt jeder aus der Steckdose. Drehstrom hat drei Phasen, ne? Ja, Drehstrom ist quasi ein verkettetes Wechselstromsystem aus mehreren Leitern. Der Ursprung für dieses System liegt eigentlich in der Stromerzeugung. Bei der Stromerzeugung in Kraftwerken wird als Basis ein Drehstromsystem erzeugt. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Es wird auch, wenn man jetzt Fernleitungen sieht, der Drehstrom immer mit drei Phasen übertragen. Das sind die schweren Leitungen an den Hochspannungsmasten. Und bei dem Übergang zur Haustechnik greift man sich immer ein Leiter heraus. Zu einem Nullleiter bezogen ist das dann ein Wechselspannungssystem. Und um die Verbrauchsleistung an ein größeres Netz anzuschließen, zweigt man dann eben einzelne Phasen in verschiedene Bereiche ab. Es gibt auch Anschlüsse, wo das Drehstromsystem bis ins Haus geführt wird. Und es gibt auch im Haus Drehstromsysteme. Also die zum Beispiel, Anwendungen. Ja, wenn man einen leistungsfähigen Elektroherd hat, ja, dann wird der vorzugsweise dreiphasig angeschlossen. Ah, genau, stimmt. Ja. Und bei der Eisenbahn hat man bei 50 Hertz Netzen davon auch Gebrauch gemacht. Da wird dann aus dem Landesnetz eine Phase herausgegriffen und dann mit dieser einen Phase ein bestimmter Abschnitt gespeist. Mhm. Und um die Leistungsverteilung im Landesnetz gleichmäßiger zu machen, hat man dann in aufeinanderfolgenden Abschnitten verschiedene Phasen angezapft. Mhm. Und das bedeutet, dass man in der Fahrleitung Trennstellen hat, wo man also aus einem Phasenabschnitt in einen anderen Phasenabschnitt überwechselt. Das heißt, da rollt die Lok durch Trägheit drüber. Da muss die Lok dann leistungslos durchfahren. Mhm. Wie groß, nur Interesse halt, wie groß sind da diese Lücken? Diese Lücken sind abgestimmt auf die Fahrzeuge, die darunter herfahren müssen. Wenn man also, sagen wir mal, eine Fernbahn hat, wo man also Doppeltraktion übt, dass zwei Lokomotiven, ja, hintereinander laufen können, dann hat man dafür Abschnitte von etwa 60 Meter Länge. Das ist in Deutschland üblich. Mhm. Sodass beide Loks gleichzeitig auf die neue... Ja, es ist dann ein Abschnitt spannungslos, und der muss dann etwa 60 Meter lang sein. Interessant, wenn die Lok da anhält, aus irgendeinem Grund hat sie ein Problem, ne? Das stimmt, ja. Man lokalisiert natürlich solche Stellen nicht in Halteabschnitten, ja, oder klar, in Bremsabschnitten, ja, wo auch das Bremsen dann gestört würde, ja, oder, ja, auch das Anfahren halt. Ja. Man verlegt die auf freie Strecke, klar, wo man also mit Schwung durchfahren kann. Ja, ja, interessant. Die Motoren selber, also blöde Frage, ich weiß die Antwort, ich stelle sie trotzdem. Die Motoren sitzen nicht im Lokkasten und dann gibt es Zahnräder und Ketten zu den Rädern, zu den Achsen, sondern die Motoren sitzen direkt in den Achsen. Da gibt es sehr, sehr viele Lösungen in diesem Bereich, und die heutige Lokomotivtechnik beruht im Wesentlichen auf einer drehgestellweisen Lösung. Man baut Drehgestelle mit zwei angetriebenen Achsen, das ist die einfachste Form. Ja. Sie ist auch gleistechnisch am leichtesten zu beherrschen, von der Lauftechnik her gesehen. In diesem Drehgestell findet man dann pro Achse auch einen Fahrmotor wieder. Ah, nur einen? Ja. Also pro Achse? Ja, pro Achse. Also dann doch zwei, einen, pro, ja, Drehgestell. Zwei pro Drehgestell, ja. Genau. Ja. Und die Verbindung zwischen Fahrmotor und Achse, da gibt es auch sehr, sehr viele Lösungen. Und die heutigen Lösungen beziehen sich auf den Einsatzbereich bei mäßigen Geschwindigkeiten, für Güterzüge sagen wir mal, und für höhere Geschwindigkeiten, wo es von der Lauftechnik höhere Anforderungen gibt. Und das sind auch die zwei Ausführungsvarianten, die bei den TAZ-Lokomotiven zu finden sind. Die Güterzuglokomotiven haben TAZ-Lagerantrieb. TAZ steht für, oder muss man das nicht wissen? Ja, das ist eine verbale Beschreibung der Abstützung des Fahrmotors auf, okay, der Achse. Okay. So wie ein Bär sich mit seinen Tatzen auf einem Baumstamm stützen könnte, okay, stützt sich der Fahrmotor mit zwei Pranken, wenn man so sagen, ja, möchte, ja, auf der Achse ab. Da gibt es also zwei Lager auf der Achswelle, die den Fahrmotor stützen. Und der Fahrmotor ist dann auf der anderen Seite am Drehgestellrahmen aufgehangen. Das ist eine mechanisch sehr einfache Lösung, die, ja, findet sich schon ganz in den Anfängen der Elektrolokomotiven, weil es eben sehr einfach auszuführen war und ist typisch auch für Straßenbahnen gewesen und für Triebwagen. Und mit Zunahme der Geschwindigkeiten, die gefahren wurden, ist die hohe Masse des Fahrmotors und die sehr starken Einwirkungen von Gleisunebenheiten auf die Achse der Grund gewesen, dass man eine mechanische Entkopplung sich gewünscht hat. Und eine Lösung dafür, eine moderne Lösung dafür, ist der Hohlwellenantrieb, den man bei den Lokomotiven hoher Leistung auch anwenden kann. Da wird die Achswelle von einer Hohlwelle umschlossen und die Hohlwelle wird an einem Rad angeschlossen über eine kardanische Kupplung. Und am anderen Ende der Hohlwelle ist eine zweite kardanische Kupplung, die die Hohlwelle mit dem Getriebe verbindet. Und Getriebe und Fahrmotor bilden dann eine feste Einheit, die voll abgefedert ist. Und alle Relativbewegungen in dem Maße, wie sie zwischen Radsatz und Drehgestellrahmen auftreten können, werden dann über die Gelenkhebelkupplungen oder kardanischen Gelenke an dieser Hohlwelle ausgeglichen. Okay. Eine Frage, die sich vielleicht, ich weiß nicht, ob sich viele Leute das stellen, aber ich stelle es mir, ich reise viel geschäftlich, bin oft am Bahnhof und sehe dann logischerweise viele Loks anfahren. und ich höre da verschiedene Töne. Also da gibt es zum Beispiel den ICE3, der macht einmal so und dann bleibt er bei dem Ton und fährt weiter. Dann gibt es, glaube ich, die 101 und ich glaube auch die Trax, die spielt so ein Lied, so und dann bleibt sie auf der... Woher kommen diese Töne? Ja, das ist jetzt eine Art und Weise, wie man den Stromrichter betreibt, der den Strom für den Fahrmotor liefert. Mhm. Die Stromrichter auf unseren Fahrzeugen in Deutschland haben zwei Komponenten, zwei Hauptkomponenten, einen netzseitigen Stromrichter und einen motorseitigen Stromrichter. Mhm. Beide können mit den gleichen elektronischen Schaltelementen ausgeführt werden und sind dafür zuständig, eine Kopplung herzustellen, einmal zwischen einem Wechselspannungssystem, also vom Fahrdraht her kommend mit dem Einphasensystem 15 kV 16 2/3 Hertz, mhm, über einen Transformator heruntertransformiert auf etwa 2200 Volt, mhm, aus diesem Wechselspannungssystem Energie zu nehmen und ihn in einen Gleichspannungszwischenkreis zu speisen. Mhm. Und dann ist der zweite Teil, der motorseitige Stromrichter, hat die Aufgabe, aus diesem Gleichspannungskreis den Strom zu liefern in ein Drehstromsystem, dessen Frequenz von 0 bis zu etwa, sagen wir, 140 bis 160 Hertz variabel verstellbar sein muss. Ach so, klar, weil die Leistungsregelung eines Drehstrommotors geht über die Frequenz. Nein, geht nicht über die Frequenz. Okay, okay, die Frequenz muss der Drehzahl folgen. Also muss ziemlich genau mit der Drehzahl des Motors übereinstimmen. Okay, ich glaube, das wollte ich sagen, aber genau. Und die Spannung auf der Motorseite muss auch mit der Drehzahl veränderlich sein, weil man ansonsten bei kleinen Geschwindigkeiten den Fluss nicht passend steuern kann. Man will im Anfahrbereich den Motor magnetisch mit Fluss voll ausschöpfen. Ja. Und wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat und die Leistungsgrenze des Motors erreicht ist, kann man dann anschließend eine Feldschwächung haben, also die Spannung konstant halten bei steigender Drehzahl. Mhm. Das stellt dann keine weiteren Anforderungen an den Stromrichter. Es ist vielmehr der Anfahrbereich und sogar auch, sagen wir mal, bei Lokomotiven der Wunsch, bei stehender Lokomotive eben eine Leistung oder sagen wir eine Kraft zu entwickeln, die auch fein einstellbar sein muss. Ja, das merkt man auch, dass die Züge heutzutage extrem sanft anfangen, kein Ruckeln, kein gar nichts. Ja, und diese Anforderungen findet man nur selten in dieser Intensität wieder. Es sind Fahrstühle oder Aufzugsanlagen, mhm, und es sind Lokomotiven, die diese feine Verstellbarkeit bis herunter zum Stillstand haben, ja, müssen. Ja, ja. Und diese Frage, ob das Ding jetzt oder macht, die hängt eben davon ab, wie diese Umsetzung, diese Stromrichter dann geregelt werden letztendlich. Ja, also in dem Stromrichter gibt es Schaltelemente, die einen Stromkreis schließen und öffnen. Ah. Jetzt muss man sich vorstellen, einen sinusförmigen Strom zu erzeugen aus einem Gleichspannungszwischenkreis, nur durch Ein- und Ausschalten von Schaltelementen. Das erfordert also ein sehr häufiges Schalten, und das produziert um also einen Stromaufbau in einem Frequenzbereich von, sagen wir mal, 1 Hertz, wenn man 1 Hertz als Speisefrequenz sich vornimmt, den Strom da langsam auf- und abzubauen, dass ein sinusförmiger Verlauf zustande kommt. Ja. Das erfordert sehr viele Schaltzyklen. Mhm, ja. Und diese Schaltzyklen sind zunächst frei wählbar. Man kann also sich überlegen, mit welcher Häufigkeit man schaltet. Das wählt man entsprechend der benutzten Elemente. Bei Baureihe 101 haben wir GTOs verwendet. Da war die Schaltfrequenz im Bereich von 200 bis 300 Hertz optimal und auch eine Grenze. Und heute verwenden wir IGBTs. Und mit IGBTs kann man bis in den Kilohertz-Bereich gehen. Und das erfordert dann aber eben auch immer eine Betrachtung von Schaltverlusten und dadurch verursachten Wirkungsgraden. Und man neigt aber eben auch zu einer höheren Schaltfrequenz. Mhm. Und das, was man hören kann, sind eben gerade eher diese hörbaren, ja, Schaltvorgänge, in eben die Wirkung nicht der Speisefrequenz von 1 Hertz, das würde man ja gar nicht, ja, hören, klack, sondern es, klack, ist klack, die Häufigkeit, wie die Stromrichter-Schaltelemente schalten müssen, um den sinusförmigen, mhm, Strom herzustellen. Okay, ja. Und den Freiheitsgrad, den hat man in gewissen technischen Grenzen. Und den kann man unterschiedlich wählen. Man kann zum Beispiel in einem ersten Anfahrbereich die volle Schaltfrequenz nutzen und dann hört man einen Konstantton, sagen wir mal 200 bis 300 Hertz oder auch 500, 600 Hertz, je nach Technik. Während man dann bei höheren Geschwindigkeiten früher sehr häufig synchrone Muster gewählt hat, also die Frequenz hat dann sich auch mit der Geschwindigkeit des Fahrzeuges geändert und das konnte man dann eben auch hören, während es neuere Verfahren dann auch asynchron können und müssen dann aber in der Frequenz oder in ihrem Oberschwingungsspektrum dann gewisse Modulationen haben und die hört man mit dem Ohr eben sehr gut und die kann man sich vorstellen, sind in gewissen Graden wählbar. Ja, ja. Es hat auch die eine Lok so, die andere Lok anders. Ja, es hat auch jemand von einer Hochschule mal demonstriert, dass mit einer solchen Regelung auch das Liedchen Hänschen klein gespielt werden kann. Ich wollte es gerade erwähnen. Da gibt es ein YouTube-Video, wo eine Lok Hänschen klein spielt. Das ist sehr witzig. Ja, das kann man machen, Also in gewissen Grenzen kann man diese Frequenzen wählen und dann kann man eben auch eine Melodie spielen. Das war jetzt natürlich sehr detailliert, aber das hat mich persönlich einfach interessiert, weil ich mich das einfach schon seit Jahren frage, warum diese Loks da so vor sich hin hupen. Ja, die Geräuschentwicklung geschieht ja nicht nur durch den Stromrichter an sich, sondern sind Geräusche, die in den magnetischen Komponenten erzeugt werden und die von den Schaltvorgängen ausgelösten Stromänderungen rufen eben in solchen Komponenten vorzugsweise auch Geräusche hervor. Ja. Man merkt auch die alten Loks, die 151er zum Beispiel, wenn die losfährt, dann kommt erstmal ein riesiges Windgeräusch raus von irgendwelchen riesigen Kühlern. Das heißt, da sind wohl ziemliche Ineffizienzen drin. Und die neueren Loks, da hört man gar nichts. Es steht still da und dann fängt es an zu hupen und es fährt los. Nee, doch, das muss man auch heute sagen. Der Luftbedarf für eine heutige Lokomotive ist sehr hoch und der ist durch den Einbau von Stromrichtern auch nochmal wesentlich erhöht worden. Die Stromrichter brauchen eine recht intensive Kühlung. Dann ist die Kühlung irgendwie leiser. Nicht, weil sie sehr viel Verlustleistung haben, sondern weil die Temperatur, auf die sie gekühlt werden müssen, in einem mittleren Bereich liegt. Also die Kühlmedien in den Stromrichtern verlangen eine Temperatur unterhalb von 60 Grad. Ah ja, okay. Well, I hear that you were looking out to hunt me down. And I guess you used to have everything you want. But you know that love can be as hard as sticks and stones. Tell you nothing else can be as hard as love can. Well, I hear you got my number and you want my name. I'm a stream with knots and crosses in your RAM. But you know that love can be as hard as algebra. Baby, nothing else has ever been as hard as love. Okay, wir haben uns bis jetzt über den Antrieb unterhalten. Das ist logischerweise ein wesentlicher Aspekt einer Lokomotive. Das ist der Sinn der ganzen Aktion. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder langsamer werden. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Bremsen. Und das ist in der Lokomotive, glaube ich, eine ganz interessante Sache, weil es verschiedene Bremssysteme gibt. Und eben auch nicht nur in der Lokomotive, sondern auch der Zug selber, die Wagen bremsen ja mit. Vielleicht können Sie uns da mal so einen kleinen Überblick geben und dann können wir in die Details der verschiedenen Bremssysteme einsteigen. Für den Zug gibt es eine Druckluftbremse, die man von der technischen Wirkungsweise her als eine indirekte Bremse bezeichnet. Und zur Steuerung dieser Bremse dient eine Druckluftleitung, die durch den ganzen Zug geführt wird und die man als Hauptluftleitung bezeichnet. In der Hauptluftleitung herrscht ein Druck von 5 Bar, wenn die Bremsen gelöst sein sollen. Und wenn die Bremsen anlegen sollen, wird dieser Druck abgesenkt, bis auf etwa 3 Bar. Ah, das ist interessant, weil das wieder mal einer dieser Fälle ist, wo man sieht, dass das ganze Thema Ausfallsicherheit in der Bahntechnik eine ganz zentrale Rolle spielt. Da wird man nachher noch dazu kommen, weil das heißt, wenn die Leitung bricht, geht die Bremse zu und nicht auf. Ja. Stellt man sich also vor, dass ein Schlauch platzt, genau. Entweicht die Luft in großen Mengen, ja. Und der Druck geht in relativ kurzer Zeit auf 0 Bar zurück. Ja. Und dieser Zustand führt dazu, dass jedes Fahrzeug, was im Zugverband ja an dieser Leitung angeschlossen ist, einen Druck von 0 Bar sieht, ja. Und dann mit einem Steuerventil auf diesem Fahrzeug die Bremse anlegt. Ja. Die Steuerventile sind noch mit Luftbehältern verbunden, die beim gelösten Zustand mit den 5 Bar in der Leitung, in der Hauptluftleitung, gefüllt werden und die dann beim Bremsen den Luftbedarf im Fahrzeug bereitstellen, um die Bremszylinder zu füllen. Und das heißt, also wenn der Schlauch nicht reißt, dann ist die Lok dafür zuständig, den Druck in dieser Leitung so zu regeln, dass die Wagen so bremsen, wie es zum Bremsvorgang der Lok passt. Richtig. Der Lokführer besitzt ein Bedienelement, den Führerbremshebel, und mit diesem Bedienelement kann er die Hauptluftleitung im Druck regeln und dadurch kann er die Bremswirkung im Zug bestimmen. Und natürlich hat die Lok dann auch eine Bremse, die auf den gleichen Drucklevel, also nicht nur in die Wagen, sondern auch in der Lok, die hat auch so eine Bremse. Ja, die Lok hat genau auch diese Komponenten, ein Steuerventil und auch eine Druckluftanlage. Ja. Sie besitzt zusätzlich auch den Luftpresser, den Kompressor, ja. Um die Luft zu erzeugen. Sie besitzt einen großen Vorratsbehälter nur für sich, um aus diesem Vorratsbehälter die Bremse und andere Komponenten mit Luft zu versorgen. Andere Komponenten, ich glaube mich zu erinnern, dass bei den ganz alten Regionalwagen auch die Türsteuerung über Luft passiert, oder? Also die sozusagen das ja. Arming der Tür, dass ja. ich sie aufmachen kann, ja. geht auch über Luft. Ja, ja. Genau. Aber bei der Lok ist es zum Beispiel das Heben und Senken der Stromabnehmer, was mit Luft geschieht. Okay. Gut, also das wäre die klassische mechanische Bremse. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Bremsbacken, die entweder direkt auf dem Laufrad oder auf einer Bremsscheibe, wahrscheinlich einer Bremsscheibe, angreifen und mechanisch bremsen, richtig? Ja, also die Bremsausrüstung von Wagen sieht so aus, dass sie von der Hauptluftleitung kommend einen Druckluftanteil und einen Mechanteil haben. Vom Bremszylinder ausgehend gibt es bei Güterwagen ein Gestänge, Meistens haben Güterwagen nur einen Bremszylinder und das Gestänge verbindet also diesen Bremszylinder mit allen Bremsklötzen im Wagen. Und bei Güterwagen ist die Klotzbremse üblich. Das heißt, das geht direkt auf das Laufrad, wird ein Klotz auf das Laufrad gedrückt. Ja, und zwar in Höhe der Achsmitte, meistens beidseitig. Und das Gestänge, was dazu gehört, ist im Prinzip so ein zangenartiges Gestänge, was dann also an jedem Radsatz vier Klötze zum Anlegen bringt. Ja. Und im Übrigen dann so miteinander verbunden sind, dass die Kraft des Bremszylinders sich gleichmäßig auf alle Klötze verteilt. Ja. Und eine Lok macht es im Prinzip genauso als Teil ihres mechanischen Bremssystems. Ja, bei der Lok und auch bei Reisezugwagen hat man eine etwas andere Einteilung. Da gibt es sehr viel mehr Bremszylinder und meistens hat man da Lösungen, ein Bremszylinder pro Drehgestell oder ein Bremszylinder pro Radsatz. Mhm. Es gibt aber auch Bremsklotzeinheiten, wo also das Element Bremsklotz mit einem Bremszylinder und zugehörigen Komponenten in einer Einheit verbaut wird. Das ist speziell für Scheibenbremsen eine günstige Lösung, eine sehr kompakte Lösung. Mhm. Eine solche Einheit kann zwei Klötze, die beidseitig die Bremsscheibe umfassen, bedienen. Und diese Einheit gibt es dann mehrfach pro Radsatz. Und da gibt es dann eben auch Bremsscheiben an der Achse und nicht direkt auf die Lauffläche. Richtig. Ja. Und die Scheibenbremse hat sich auch bei Reisezügen bewährt. Man hat sie im großen Stil in den 70er Jahren eingeführt und ist dann auch erst in den 90er Jahren in die Lokomotivtechnik in größerem Maße eingeflossen. Mhm. Es hat auch schon früher Lokomotiven mit Scheibenbremsen gegeben. Es waren aber eher die Ausnahmen. Mhm. Okay. Und das mechanische Bremssystem hat natürlich den großen Nachteil, dass wenn gebremst wird, nur Lärm und Wärme erzeugt wird. Und deshalb haben natürlich die E-Loks andere Bremssysteme, die Stromrückgewinnung erlauben, richtig? Ja, die Drehstromtechnik ermöglicht ja durch die Stromrichter auf dem Fahrzeug nicht nur den Leistungsfluss vom Fahrdraht zum Fahrmotor, sondern auch in umgekehrter Richtung, ohne dass irgendwelche Schalthandlungen dazu notwendig sind. Ah ja. Bei den früheren Fahrzeugen mit Kommutatormotoren musste man also einen Fahrstromkreis bilden und einen Bremsstromkreis bilden. Da gab es dann also auch Umschaltungen der Stromkreise für die Fahrmotoren. Mhm. Und das ist bei der Drehstromtechnik nicht notwendig. Da gibt es keine Schaltelemente, die für Fahren oder für Bremsen getrennte Stromkreise herstellen müssen. Mhm. Okay. Die Drehstromtechnik erlaubt dann auch die Rückspeisung des Stroms in die Fahrleitung. Man muss sich das so vorstellen, dass quasi die Fahrmotoren durch den Schwung des Zuges in den generatorischen Betrieb gefahren werden und wie Generatoren im Kraftwerk Strom erzeugen, den man allerdings dann durch den Stromrichter erst umwandeln muss auf das Fahrleitungssystem und der über den Transformator dann hochtransformiert wird und dann in das Fahrleitungssystem eingespeist wird. Mhm. Es verlangt natürlich auch, dass dieser Strom Abnehmer findet. Man kann ja jetzt in eine Fahrleitung Strom einspeisen und wenn kein Abnehmer da ist, würde die Spannung dann steigen bis zu den technischen Grenzen, wo dann also klar ist, dass man in dieser Form nicht in diese Fahrleitung so einspeisen kann. Mhm. Und durch die Schaltung der Fahrdrahtanlage in Deutschland ist es möglich, quasi den Strom überall hin zu speisen. Mhm. Die meisten Streckenabschnitte sind untereinander verbunden. Die einspeisenden Werke erlauben das Rückspeisen. Mhm. Man kann also selbst in das Mittelspannungsnetz rückspeisen und in diesem Mittelspannungsnetz findet sich die ganze Bahn mit ihrem Bahnstromverbrauch wieder. Mhm. Und da findet man mit Sicherheit irgendwo einen Abnehmer. Ja. Ja, ist ja die Diskussion auch im Zusammenhang mit irgendwie jeder hat sein eigenes Wind- oder Solarkraftwerk im Haus, na, dass eben quasi das normale Haus- und Überlandstromnetz in der Lage sein muss, auch den Strom überhaupt aufzunehmen. Ja. Und das Bahnstromnetz ist eben vielleicht auch deshalb separat, weil das eben schon immer oder schon seit langem möglich war und ist. Ja, es war ja aufgrund der anderen Frequenz das sowieso, klar. Notwendig, ein eigenes Mittelspannungsnetz aufzuziehen. Es hat sich im späteren Verlauf und auch in den modernen Zeiten als vorteilhaft erwiesen, weil dann kann die Bahn ihren Strombezug an den Punkten wählen, wo es am günstigsten oder am preiswertesten ist. Ja. Sie muss natürlich ein solches Netz unterhalten. Ja. Aber das ist, denke ich, auch in heutigen Zeiten auch noch eine günstige Lösung. Mhm. Diese Art von Bremse nennt man dann induktive oder Induktionsbremse, richtig? Nee, das kann man jetzt so, so ist es eigentlich nicht bezeichnet. Es ist eigentlich eine Rekuperationsbremse. Mhm. Rekuperation heißt, man gewinnt Strom zurück, man speist ihn zurück. Und das ist nicht bei allen Bahnen möglich. Also bei Bahnen, die mit Gleichstrom speisen, wird die Einspeisung in den jeweiligen Streckenabschnitt über Gleichrichterwerke vorgenommen und Gleichrichterwerke haben nicht naturgemäß die Rückspeisefähigkeit. Mhm. Dann ist man in diesem Abschnitt auf einen Verbraucher angewiesen. Ja. Und das kann bei Straßenbahnen durchaus der Fall sein. Mhm. Das kann bei Fernbahnen auch regelmäßig nicht der Fall sein. Ja, weil immer einer nur im Streckenabschnitt unterwegs ist, aus Sicherheitsgründen. Ja, weil diese Abschnitte auch nicht so groß sind, dass dann eben mehrere Züge darin fahren. Das bedeutet, dass man bei Gleichstrombahnen häufig auch für Drehstromfahrzeuge eine Widerstandsbremse hat, wo also ein Teil der von den Fahrmotoren gelieferten elektrischen Leistung über einen Widerstand in Wärme umgesetzt werden muss, weil es eben keinen Abnehmer dafür gibt. Der Grund, warum ich gefragt habe, war, dass mir eben der Begriff Induktionsbremse und der Begriff Wirbelstrombremse in der Vorbereitung aufgefallen ist. Und ich habe versucht rauszukriegen, ist das das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Systeme, die aber beide rekuperationsfähig sind? Ja, das sind keine solchen Bremsen, sondern das sind unterstützende Bremssysteme, die von der Reibung zwischen Rad und Schiene unabhängig sind. Mhm. Und die findet man vor allem bei Fahrzeugen wieder. Also das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Okay. Diese Bremsen haben die Aufgabe, Verzögerungen bereitzustellen, die über dem liegen, was man mit der Reibung zwischen Rad und Schiene mit einer gewissen Sicherheit, die man da ja für braucht, gewinnen kann. Mhm. Da gibt es eine etwas ältere Ausführung in Form einer Magnetschienenbremse. Das ist also eine Eisenschiene mit mehreren Magneten, die elektrisch erregt werden und die mit ihrer Anziehungskraft diese Einheit dann auf die Schiene zieht. Und mit dieser so erzeugten Anpresskraft und dem Gleiten auf der Schiene dann auch eine Bremswirkung haben. Ja. Und diese Systeme findet man in den Reisezugwagen wieder, die für 200 Kilometer pro Stunde zugelassen sind, um eben Bremswege zu haben, die man mit der reinen Bremsung über Räder so nicht gewinnen kann. Das sind also insbesondere dann notbremsungsrelevant. Richtig, die werden nur eingesetzt, wenn Notbremsen anstehen, ja. Das war jetzt Wirbelstrom oder Induktion? Sorry, ich bin da. Das ist die Magnetschienenbremse. Okay. Unter dem Begriff ist sie bekannt. Okay. Und bei den Wirbelstrombremsen, da benutzt man einen technischen Effekt, dass man durch eine hohe Frequenz in einem Magnetfeld die Schiene zu Stromfluss und magnetischem Mitwirken anregen kann, wo die Schiene aber dadurch, dass sie jetzt nicht wie eine Litze in mehrere Adern aufgeteilt ist, sondern einen vollen Querschnitt hat, dazu neigt, dass der Stromfluss in dieser Schiene mit höherem Widerstand erfolgt. Mhm. Und dieser Energieverlust, der da in der Schiene durch entsteht, der ist maßgebend für die Bremswirkung. Und der ist berührungsfrei dann? Und das ist berührungsfrei und das ist verschleißfrei, hat aber eben auch eine nicht unerhebliche Erwärmung der Schiene zur Folge. Mhm. Und wenn man jetzt also mit einem Zug, mit mehreren solchen Wirbelstrombremsen über einen Bremsabschnitt die Schiene mehrfach beim Drüberfahren erwärmt, kann man da auch gewisse technische Grenzen erreichen. Okay. Die mussten also erst intensiv analysiert werden, bevor diese Wirbelstrombremsen dann in den 90er Jahren, soweit ich mich erinnern kann, dann wirklich zum Einsatz kamen. Und die Trax hat jetzt welche Systeme? Klar, das pneumatisch-mechanische? Die Trax hat davon gar keins. Ah ja, dann muss ich ja noch eine Bremse geben. Das sind die Ausstattungen, die man bei den Hochgeschwindigkeitszügen findet oder die man speziell bei den schnellfahrenden Reisezugwagen findet. Mhm. Okay. Sie sind aber auch also in Form der Magnetschienenbremse im Regioverkehr zu finden bei den Doppelstockwagen, die für 160 zugelassen sind. Ja. Das heißt, die Trax hat die Rekuperationsbremse und die mechanische. Ja. Okay. Ja, gut. Wir sagen dazu in unserem Jargon einfach nur E-Bremse. Ja, also E als elektrische Bremse und die E-Bremse, die besagt eben nicht, ob sie rekuperieren kann oder ob sie im Fahrzeug die Energie in einem Bremswiderstand umwandeln muss. Ja. Sie sagt aus, dass die Belastung des Antriebes, sagen wir mal, verschleißfrei ist, im Gegensatz zur Reibungsbremse, der pneumatischen Bremse. Und dass auch die Regelbarkeit entsprechend besser ist, weil die Stromrichter können in kürzeren Reaktionszeiten Anpassungen der Bremskraft vornehmen, als man das mit der pneumatischen Bremse kann. Ja. Das heißt also, wenn ich das richtig wahrnehme, so ein Zug fährt seine 200, fährt das langsam Richtung Bahnhof, will abbremsen, dann läuft diese langfristige Abbremsung elektrisch. Und erst am Schluss, die letzten paar Meter, habe ich immer das Gefühl, quietscht es und der Zug hält mechanisch an. Ja, aber bei größeren Zugmassen muss man auch immer mit der Bremse des Zuges arbeiten, sonst würde der Bremsweg zu lang. Okay. Und aus höheren Fahrgeschwindigkeiten ist es üblich, mit der vollen Wirkung der E-Bremse bis zum Stillstand zu bremsen, um also den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Verschleißfreiheit zu ziehen und die pneumatische Bremse im Zug nur bedarfsweise dazuzunehmen in einem Maße, wie es eben für die jeweilige Situation notwendig ist. Da sie aber da weniger gut regelbar ist, muss man auch da einen Kompromiss schließen. Man wird also normalerweise mit beiden Bremsen, in der E-Bremse und der pneumatischen Bremse, gleichzeitig bremsen. Und je nach Möglichkeit und je nach Fähigkeit des Lokführers, das ist auch erfordert ein gewisses Geschick und eine gewisse Kenntnis der Reaktionen, die damit verbunden sind, dass man also größtmöglichen Nutzen aus der E-Bremse ziehen kann und den Verschleiß in den Wagen durch die pneumatische Bremse möglichst klein hält. Mhm. Das hat besonders Bedeutung im Regioverkehr. Ja, wo man ständig anhält und wieder losfährt. Da ist man auch zurzeit dabei zu überlegen, wie man von der elektrischen Bremse einen noch höheren Nutzen ziehen kann, als er bisher gezogen wird, weil man hat die Bremskräfte der elektrischen Bremse bisher im Bereich der Hälfte der Zugkräfte, die die Lok erzeugen kann. Ohne dass diese Grenze jetzt technisch von der Lok hier gegeben ist, sondern eher von der Art der Bremswirkung. Und wenn man jetzt aus der Lok mehr Bremswirkung erzeugen oder erzielen möchte, kann man das durchaus haben bis fast zu der Höhe der Zugkraft. Mhm. Und das könnte also eine Verdoppelung der rückgewinnbaren Bremsenergie bedeuten und würde dementsprechend auch den Verschleiß im Zug senken helfen. Ja. Fasziniert mich sowieso immer, wenn so ein Zug von ein paar hundert km/h mit einer gefühlt konstanten Bremskraft bis zum Stillstand genau am Bahnhof an genau der Stelle anhält, wo dann der Zug zum Stehen kommen muss. Da geht sicherlich einiges an Übung rein. Da gibt es Lokführer, die haben da ein sehr hohes Talent entwickelt. Ja. Wenn sie also die Bedingungen gut kennen und diese Bremsungen häufig durchführen, dann können sie also auch da wirklich gewisse Meisterleistungen schon vollbringen. Ich mache das manchmal beim Autofahren an der Ampel, einfach so zum Spaß, einfach so die rote Ampel, ich bin noch ein paar hundert Meter weg und versuche einfach mal das Bremspedal mit einer bestimmten Kraft zu drücken und zu gucken, ob ich das durchhalte bis zur Ampel, und das ist echt nicht einfach. Ja, das muss man sich jetzt hier überlegen, dass beim Auto kann man das ja von dem überschaubaren Bereich noch eher abchecken. Bei der Eisenbahn sind die Bremswege aber doch deutlich länger. Ein Auto weiß man ungefähr aus 100 Meter Bremsweg und ein Eisenbahnzug aus 100, ich würde mal sagen, der braucht so 400 Meter Bremsweg ungefähr. Das ist etwa das Vierfache. Das führt uns gerade zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Lauftechnik, Physik, Grad, Schiene. Ich meine, da sitzt ja Metall auf Metall. Das hat sicherlich einen schlechteren Grip als Gummi auf Asphalt. Gibt es da Schwierigkeiten bezüglich der sozusagen Traktion, der maximalen Kraft, die man überhaupt übertragen kann, bevor das Metall auf Metall durchdreht? Was gibt es da dazu zu sagen? Ja, das ist ein Bereich der Physik, der auch heute nicht endgültig erforscht ist. Und die Bereiche, in denen man sich bei der Eisenbahn bewegt, sind Grenzbereiche im ingenieurtechnischen Sinne, die bei anderen technischen Gebilden, im Bereich der Mechanik, im Bereich der Technik, so kaum wieder vorkommen, außer bei Wälzlagerungen. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Pressung zwischen Rad und Schiene liegt im Bereich von 10.000 Bar. Mhm. Und das geht an die Ertragbarkeit von Stahl. Mhm. Und wenn man jetzt Analysen von Rädern und Schienen sieht, dann kann man sehen, dass durch das Überrollen plastische Verformungen erfolgen, die ein Ingenieur, sollte er mit dieser Aufgabe betraut sein, Radschiene zusammenzubringen, erst einmal zurückschrecken lassen, und der sagen würde, die hertzsche Flächenpressung zwischen Rad und Schiene ist so groß, das traue ich mir nicht vom Reißbrett weg zu sagen, das geht. Yeah. Und erst die Erfahrung, die man im Bahnsektor allmählich hat gewinnen können, von geringen Achslasten her kommend, hat einem das Vertrauen gegeben, man kann auch mehr. Und wir haben im europäischen Bereich Achslasten von etwa 21 Tonnen und in Amerika solche bis zu etwa 35 Tonnen. Mhm. Da werden verschiedene Stahlqualitäten für verwendet. Und diese Techniken haben sich bewährt. Man kann aber auch hier Fehler machen und gerät dann an oder stößt dann auf Probleme, die nur schwer zu beherrschen sind, weil man eben in der Physikradschiene noch nicht alles erforscht hat und weil gerade im Bereich der Reibung zwischen Rad und Schiene vieles auch äußeren Einflüssen unterliegt, die nicht vorhersagbar sind. Und haben wir eine trockene Schiene, dann können wir mit Reibwerten rechnen von μ0,45 bis sogar bis μ0,60. Das ist dann ein Wert, den man für mechanische Komponenten zur Auslegung zum Teil heranzieht. Und wenn die Schiene richtig gehend versaut ist, dann ist auch möglich, dass man Reibwerte von μ0,01 hat. Und das wäre also für eine Bremsung fatal. Ja, das heißt, es ist schon wichtig, sicherzustellen, dass die Schienen, klar, so nass werden sie, wenn es regnet, aber ansonsten schon halbwegs sauber sind. Ja, die reine Feuchtigkeit ist gar nicht so entscheidend. Es sind dann Medien, die da mit ins Spiel kommen. Bei geringer Feuchtigkeit sind es Produkte, die aus der Bildung von Rost auf der Schienenoberfläche resultieren. Es kann auch der Salzgehalt der Luft sein, der sich in der Nacht im Tau niederschlägt. Das kann bei einem Kohleverlader die heruntergefallene Kohle sein, die mit Wasser vermischt auch eine deutliche Verminderung hervorruft. Das können ganz verschiedene Medien sein. Manche Lokführer wissen, an der Strecke ist irgendwo ein Werk. Wenn das in der Nacht seinen Dunst ablässt und er sich auf die Schiene niederlegen kann, dann ist in einem bestimmten Abschnitt mit verlängerten Bremswegen zu rechnen und die Bremsen dann sehr vorsichtig in diesem Bereich. Was ich mir ja auch interessant vorstelle, ist, wenn jetzt so ein Zug mit 160, 200 oder schneller fährt, da wäre es gut, wenn die Laufräder und die Schienen nicht irgendwelche Schwingungen erzeugen und da irgendwas hin und her wackelt. Also das Ganze muss ja doch relativ präzise sein und vielleicht auch, weiß nicht, ob da eine aktive Regelung mit reingeht, die die Räder schön auf der Schiene halten oder ob das alles Mechanik ist durch irgendwelche Abschrägungen von Laufrädern oder wie. Ja, also das ist jetzt im Bereich der Lauftechnik ein Bereich, den man seit etwa 30 Jahren mit Hilfe von Simulationen und einer ausgefeilten Rechentechnik systematisch untersucht hat, den man gleichzeitig auch im Verschleißverhalten sehr genau untersucht hat. Und auf die Art und Weise hat man entwickelt ein geeignetes Profil für den Querschnitt der Schiene und auch für den Querschnitt der Radlauffläche. Diese beiden Profile sind aufeinander sehr fein abgestimmt und erst in diesem Zusammenwirken ist es möglich, die hohen Fahrgeschwindigkeiten zu fahren und auch im Laufe des Betriebes, wenn viele Kilometer gefahren sind, einen Verschleißzustand zu haben, der an diesen Eigenschaften nur sehr wenig ändert. Damit ist man jetzt so weit, dass man sagen kann, für verschiedene Anwendungsbereiche kann man da die Lösungen festlegen. Das ist auch international genormt. Dabei muss man zum Beispiel berücksichtigen, dass es in den europäischen Netzen eine unterschiedliche Schieneneinbauneigung gibt. Die Schienen stehen nicht senkrecht auf den Schwellen, sondern sie sind ein ganz klein wenig nach innen geneigt. Und diese Neigung, da gibt es unterschiedliche Werte. Zum Beispiel in Frankreich ist diese Neigung 1:20 gegen die Vertikale geneigt und in Deutschland 1:40. Und dieser geringe Unterschied bedeutet auch, dass Fahrzeuge, die in beiden Netzen gleichzeitig fahren, nicht so optimal in jedem Netz fahren könnten, als die, die nur begrenzt in Deutschland oder nur begrenzt in Frankreich fahren. Das wird sich dann aber, also ich meine, der TGV und der ICE fahren ja sowohl in Frankreich als auch in Deutschland auch entsprechend schnell. Das heißt, es hat mehr Auswirkungen auf die Langlebigkeit und weniger auf die tatsächliche Laufruhe. Ja, aber das erfordert dann zusätzliche Maßnahmen im Laufwerk, um also das Laufwerk stabil zu halten, auch bei den sehr hohen Fahrgeschwindigkeiten, wo eben die Paarung Radschiene nicht mit jeweils immer optimalen Profilpaarungen erfolgt. Aber man hat auch eben dafür eine Lösung gefunden, aber die ist eben sehr schwierig zu finden gewesen und die muss sich dann auch immer erst im Betrieb bewährt haben, dass man darauf sich verlassen kann. Ja. Gehen wir mal zur Steuerung der Lok. Ich persönlich gucke mir das immer ganz gern an, im ICE, ne, Dreier kann man ja reingucken. Ich werde aber nicht unbedingt immer ganz schlau aus den Hebeln, die der Lokführer da bedient. Und wir sollten da jetzt vielleicht auch nicht zu weit im Detail drauf eingehen, weil ich ja doch versuchen werde, irgendwann mal noch die Deutsche Bahn davon zu überzeugen, mich mal auf den Führerstand mitzunehmen, sodass ich einen Lokführer da mal dazu befragen kann. Bin gespannt, ob das klappen wird. Aber ganz grob, welche Bedienelemente hat ein Lokführer? Wir haben vorhin von diesem Bremshebel, ne? Luftdruck und so geredet. Ja. Und der hat sicherlich irgendeinen Hebel, um die Motorleistung oder Geschwindigkeit einzustellen. Ja. Der Lokführer hat viele Schaltknöpfe, um also die Fahrbereitschaft herzustellen. Ja, ja. Ist er in einem fahrbereiten Zustand, dann hat er im Wesentlichen zwei Systeme, nämlich ein System für das Fahren und ein System für das Bremsen. Mhm. Das ist eine Philosophie, die die DB auf ihren Fahrzeugen entwickelt hat und die sich also über mehrere Jahrzehnte so bewährt hat, unabhängig von der jeweiligen Lokomotivtechnik. Und das Fahrsystem beinhaltet einen Fahrhebel, mit dem man eine Zugkraft stellen kann. Mhm. Und das Bremssystem hat Hebel, mit dem man im Wesentlichen die Bremsverzögerung im Zug bestimmen kann. Also das ist im Prinzip analog im Gaspedal und dem Bremspedal, weil man ja auch mit dem Gaspedal letztendlich nicht die Geschwindigkeit steuert, sondern die Motorleistung. Richtig. Einige Fahrzeuge haben auch Geschwindigkeitsregelung für den Zug. Und für die Geschwindigkeitsregelung für den Zug gibt es dann einen Stellhebel für die gewünschte Fahrgeschwindigkeit und dann übernimmt ein Regler die Aufgabe, die jeweilige Zugkraft oder auch Bremskraft so einzustellen, dass man also ein komfortables Fahren dabei hat. Tempomat. Ja, genau. So in dem Sinne, ja, kann man sich vorstellen. Genau, okay. Das heißt also auch, um genau da nochmal drauf einzugehen, in einer Standardlok, ich weiß nicht, wie es bei der Trax ist, wahrscheinlich eben genau diese zwei Hebel. Ja, wir haben bei der Trax 2e eine etwas andere Lösung gewählt, aber wenn wir mal die DB-Fahrzeuge nehmen, die also AC1 und AC2, Trax 1 und Trax 2 darstellen, dann ist das die Bedienoberfläche, wie sie die DB gewünscht hat, ein Fahrhebel und einen Hebel für die indirekte Bremse im Zug und einen Extrahebel für die elektrische Bremse nur auf der Lok. Okay, ist interessant, weil Sie das gerade so sagen. Das heißt, es gibt quasi die gleiche Lok mit verschiedenen Bedienelementen. Für verschiedene Gesellschaften, für verschiedene Länder oder für verschiedene Nutzer quasi. Ja, es gibt da verschiedene Philosophien und man hat auch in der Vergangenheit verschiedene Ausführungen schon mal gehabt. Das wird man aber wahrscheinlich in Zukunft europäisch vereinheitlichen wollen. Mhm. Also ich und da sind im Moment gerade aktuell sehr ernsthafte Bemühungen, die Vereinheitlichung des Führerstandes in Verbindung auch mit der Vereinheitlichung der Anforderungen aller denkbaren Betreiber in Europa so in ein Kleid zu bringen, dass man also keine sehr weit voneinander entfernten technischen Lösungen mehr hat, sondern dass die sich mehr und mehr konsolidieren. Ja, ja. Es gibt da diesen Begriff, den DB-Einheitsführerstand, was ich mal irgendwo gelesen habe. Und da gibt es einen europäischen Standardführerstand und so. Ja, und sagen wir mal, aus diesen Erfahrungsbereichen, die ja, sagen wir mal, auch eine Bewährung einer technischen Lösung darstellen, da trifft man sich aktuell. Ja. Und da werden gerade auch Festlegungen getroffen, die für die Zukunft sicherlich von großer Bedeutung sind, für die Gestaltung des Führerstandes, Die Loks sind ja auch zusammenkoppelt, oder ich kann anders sagen, die Loks sind fernsteuerbar, weil ich kann ja entweder zwei Loks zusammenkoppeln, möglicherweise auch mehrere. Ich habe auch schon 5 Loks am Stück an mir vorbeifahren sehen in Untertürkheim, da war vielleicht nur eine angetrieben. Und ich kann natürlich auch, wenn der Zug rückwärts fährt, aus einem Steuerwagen die Lok fernsteuern. Ja. Bei der Fernsteuerung kann man mehrere Systeme unterscheiden. Die Systeme, die wir in Europa hauptsächlich verwenden, sind diejenigen, die einmal Fahrzeuge untereinander verbinden können und wo es Steuerleitungen für gibt. Und ein weiteres System, was über Funk arbeitet und was im Rangierdienst verwendet. Ah ja, das ist dieses kleine Kästchen, was der Rangierer auf der Brust hat und die Lok fernsteuert. Ja. Ja. Und da gibt es dann im Funk eine Verbindung von einem Bedienkästchen, was der Rangierlokführer dann mit sich trägt und mit dem er sich also auch am Boden befinden kann, dass er von diesem Gerät aus eine Lokomotive ansteuern kann. Ja. Während die anderen Systeme mehr dafür gedacht sind, dass man von einem Führerstand eines Steuerwagens aus eine Lokomotive fernsteuern kann, die sich am anderen Ende des Zuges befindet, um das Umsetzen der Lokomotive bei den Endbahnhöfen zu vermeiden. Ja. Und Systeme, die mehrere Lokomotiven von einem Führerstand gleichzeitig bedienbar machen, in Fällen, wo man mehr als eine Lok am Zug braucht, um den Zug zu fahren. Ja. Und die Lok ist dann, also ich mal bildlich gesprochen, muss ich da erst in die Lok gehen und die Lok einschalten und anlassen und diese vielen Knöpfe drücken, um sie fahrbereit zu machen und dann kann ich sie fernsteuern oder kann ich wirklich die gesamte Lok komplett fernsteuern? Ja, die aktuelle Lösung, die erfordert eine Vorbereitung jedes Einzelfahrzeugs. Dann ist es kupplungsfähig und das beinhaltet erstmal die Einschaltung der Steuerstromkreise, die Eigenversorgung der Lok aus der Batterie. den fahrbereiten Zustand kann man dann schon ferngesteuert herstellen, indem man also das Heben der Stromabnehmer und das Einschalten des Hauptschalters und das Lösen der Bremsen dann eben von einem einzigen Führerstand aus für alle Fahrzeuge machen kann. Ja, okay. No one does. Wir haben vorhin schon mal kurz erwähnt, oder ich habe es so beiläufig erwähnt, im Zusammenhang mit den pneumatischen Bremsen, dass das Thema Sicherheit und Sicherheitstechnik in der ganzen Bahntechnik eine ganz zentrale Rolle spielt. Und kleiner Hinweis, auch da bin ich dabei zu versuchen, eine Episode zu diesem Thema zu organisieren. Auch da bin ich noch nicht so richtig ganz erfolgreich. Es gibt da diese Begriffe Zugbeeinflussung. Das heißt, es gibt ein externes System, das irgendwie im Gleis sich befindet und das die Lok ja wahrscheinlich zumindest mal anhalten kann. Ferngesteuerte Notbremsung, Lokführer schläft ein. Können Sie da vielleicht ein paar Worte sagen? Zugbeeinflussung, Sicherheitsschaltung, ja, nur als Überblick und ja, welcher Einfluss das auf die, was die Lok dafür tun muss? Ja, quasi. Wir haben im Wesentlichen zwei Sicherungssysteme auf der Lok. Das eine Sicherungssystem nennt sich SIFA, das ist die Sicherheitsfahrschaltung, die überwacht die Funktion des Lokführers, dass er reagieren kann ja, und erfordert also in Deutschland ein ständiges Betätigen irgendeiner vorgesehenen Taste oder eines Fußpedals ja, und dass die Wachsamkeit des Lokführers überwacht. Dieses System arbeitet in Zyklen von etwa 30 Sekunden, also innerhalb von 30 Sekunden muss der Lok quasi ein Lebenszeichen von sich geben. Mhm. Bleibt dies dauerhaft aus, dann wird eine Notbremse ausgelöst, der Zug wird zum Halten gebracht. Das zweite System ist das Zugsicherungssystem. Das Zugsicherungssystem befindet sich immer in dem führenden Fahrzeug und hat auch Einrichtungen auf dem führenden Fahrzeug. Also das kann auch ein Steuerwagen sein, Bestandteil. Mhm. Und diese Einrichtungen wirken in Deutschland mit Einrichtungen entlang der Strecke zusammen. Mhm. Und die älteste dieser Einrichtungen ist das INDUSI-System, induktive Zugsicherung. Mhm. Und dieses System ist schon über 70 Jahre alt. Wow. Und arbeitet mit punktueller Beeinflussung. Es gibt also an Signalen, die am Gleis stehen, einen Gleismagneten. Und es gibt an den führenden Fahrzeugen einen zugehörigen Fahrzeugmagneten. Mhm. Wenn die beiden Magnete übereinander liegen oder der Fahrzeugmagnet über den Gleismagnet drüber hinwegfährt, die berühren sich nicht, aber sie haben nur wenig Abstand voneinander. Ja. Dann kann man eine magnetische Beeinflussung auslösen. Mhm. Befindet sich das Signal zum Beispiel in Haltstellung, dann ist dieser Gleismagnet in Wirksamkeit und würde beim Drüberfahren des Fahrzeugmagnetes in dem Fahrzeug eine Notbremse auslösen. Also natürlich jetzt nicht mechanisch durch das Magnet, sondern wird halt ein Schalter betätigt. Richtig, ja. Okay. Mhm. Und da gibt es aber, glaube ich, auch noch für Hochgeschwindigkeitszüge die Linienzugbeeinflussung, wo ich im Prinzip von außen die Geschwindigkeit vorgeben kann. Ja, das ist dann also ein System, was auf dem aufgesetzt ist und was dann nicht nur eine punktuelle Beeinflussung ermöglicht, sondern eine kontinuierliche. Die technische Ausführung beinhaltet eine Induktionsschleife, die im Gleis verlegt ist. Und über diese Induktionsschleife kann man über eine Funkstrecke auf das Fahrzeug, da gibt es eine Antenne am Fahrzeug, Informationen übertragen. Und diese Informationen sind schon sehr umfangreich und beinhalten auch eine Identifizierung des Zuges über das Fahrzeug und beinhaltet also auch einen Austausch von Fahrzeugstandort und einigen weiteren Angaben, die für die Ortung des Fahrzeuges wichtig sind und ermöglichen es auch, dass das Fahrzeug sich zur Strecke orten kann, dass es also dem Lokführer anzeigen kann, die Entfernung von einem Signal, was sich zum Beispiel in Haltstellung befindet. Ah, und was also auf eine sehr große Distanz dann möglich ist, zum Beispiel sagen wir mal eine Entfernung von 5 oder 6 Kilometern. Mhm. Bei höheren Geschwindigkeiten ist man eben auch auf eine solche Signalisierung angewiesen, weil die Bremswege entsprechend groß sein können, dass das also mit normalen Signalen nicht mehr darstellbar ist. Ja. Ich habe gelesen, so ein Randthema, dass die Münchner U-Bahn außer an Sonntagen und nach 21 Uhr vollständig automatisiert fährt. Das heißt, der Lok- oder U-Bahn-Führer drückt nur noch auf Losfahren und der Rest geht über so eine Zugbeeinflussung. Das heißt, es ist quasi fast schon ein Autopilot, was da prinzipiell möglich ist. Ja, die LZB erlaubt es zum Beispiel auch, dass der Lokführer mit eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung für den Zug die Sollgeschwindigkeit für das Fahren des Zuges von der Streckeneinrichtung bezieht. Genau, Und insofern kann er so quasi den Zug so vorbereiten, dass von der Streckeneinrichtung her gesehen die Geschwindigkeit des Zuges geführt werden kann. Mhm. Und diese Möglichkeit bietet oder diese Fähigkeit bietet eben auch die Möglichkeit, in einem dicht befahrenen Netz die Bewegung der Züge aufeinander abzustimmen. Ja. Das ist insbesondere bei Knotenbahnhöfen oder bei Verzweigungspunkten von Strecken interessant, wo man also das Anhalten von Zügen vermeiden möchte, indem man also schon sehr vorausschauend die Geschwindigkeit so anpasst, dass man ohne Halten über irgendwelche Weichenverbindungen oder größere Knotenstellen im Netz hinwegfahren kann, obwohl es dichter Zugverkehr ist, wo man normalerweise ohne eine solche Koordination häufig halten müsste, um zu warten, bis der Schlitz da ist, indem man dann über diesen Knoten hinwegkommt. Ja. Da kommen wir zu dem ganzen Thema Gleisabschnitte, Sicherheit, Signalisierung, European Train Control System und so weiter, aber da gibt es eine separate Episode dafür, hoffe ich jedenfalls. Ich bin da gerade am Werkeln. Da ja, das ist sicherlich auch ein sehr umfangreiches Thema und das erfordert auch Spezialkenntnisse und die Einrichtung auf dem Fahrzeug ist auch gekapselt, weil diese Zugsicherungsanlage, die muss erhöhten Sicherheitsanforderungen genügen und das Wartungspersonal muss geschult sein. Also es kann nicht normales Personal, was das Fahrzeug wartet, an der Zugsicherungsanlage arbeiten. Mhm. Okay. Gehen wir zurück zum Fahrzeug und das Thema grenzüberschreitender Verkehr, europäische Standardisierung, rechtlich und technisch. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass es natürlich historisch gesehen in jedem Land eigene Standards für alles Mögliche gibt. Also sowohl wahrscheinlich die rechtlichen Anforderungen an die Sicherheitssysteme als auch die Strom-, Schienenneigung und so weiter. Und dass es da auch Standardisierungsbemühungen gibt. Wollen Sie da nochmal vielleicht ein bisschen Überblick geben und dann ein bisschen erläutern, welche Komponenten in einer Lok wie der Trax ausgetauscht werden müssen, um sie in verschiedenen Netzen betreiben zu können? Ja, dann können wir vielleicht mal beginnen. Wir haben von dem Schienennetz her als wesentliche Größe die Spurweite. Spurweite, genau. Die Spurweite ist sehr entscheidend und wir haben in Europa, im kontinentalen Europa, keine einheitliche Spurweite. Da ist die spanische Halbinsel ist mit anderer Spurweite ausgerüstet. In den übrigen Ländern haben wir eine einheitliche Spurweite von 1435 Millimetern. Die von England gekommen ist. Auch England selbst hat 1435 mm als Spurweite. Mhm. Dann haben wir in Deutschland, was Stromsysteme anbetrifft, 4 Systeme. In Deutschland allein 4? Nein, in Europa. Ah, okay. Jetzt. In Europa sind es 4 Systeme und zwar 2 Wechselspannungssysteme und 2 Gleichspannungssysteme. Das System in Deutschland ist, wie wir schon sagten, 15 kV 16 2/3 Hertz. Ja. In Frankreich gibt es ein Wechselspannungssystem mit 25 kV 50 Hertz. Und es gibt Gleichstrombahnen, zum Beispiel Italien mit 3 kV oder in Holland mit 1,5 kV. Frankreich hat auch ein Netz mit 1,5 kV Gleichspannung. Frankreich ist also ein Zweispannungsland. Und ist das rein historischer Zufall oder gibt es da, was sich für den Regional- und für den Schnellverkehr verschiedene Netze, also wo, was, oder ist es einfach nur Zufall oder Pech? Ja, die Entwicklung der Elektrifizierung in Europa hat ja in den verschiedenen Ländern verschiedene Zeiten durchlaufen. Und aus diesen Zeiten resultiert auch die Wahl der Stromsysteme. Und während es bei der Spurweite schon mal strategische Entscheidungen waren, dass Russland zum Beispiel eine andere Spurweite hat als Europa, das ist bei den Stromsystemen nicht der entscheidende Punkt gewesen, sondern man hat sehr wohl verstanden, dass man mit den Fahrzeugen, die man für diese Stromsysteme baut, im Wesentlichen im eigenen Netz nur fährt und dass man nicht Landesgrenzen überschreitend fährt. Und so hat es dann in den einzelnen Ländern eben auch unabhängige technische Entwicklungen zu diesen Speisesystemen gegeben. Ja. Bei den Gleichstrombahnen war es im Wesentlichen eine einfache Fahrzeugausstattung und meistens eine Anwendung, wo es ein Netz ist, was dicht befahren ist, wie zum Beispiel in Holland. Bei den Wechselstrombahnen war es mehr der Vorzug, den man gesehen hat in der Elektrifizierung von Fernstrecken, also über große Entfernungen in einem ausgedehnten Netz, wo man auch eine gewisse, etwas kompliziertere Fahrzeugausrüstung mit in Kauf genommen hat. Und später hat sich das verwischt und man hat dann also gesagt, Elektrifizierungen, die aus dem Landesnetz versorgt werden, sind von der Infrastruktur etwas günstiger. Und damit hat man begonnen, also Wechselstromsysteme mit 50 Hertz zu bevorzugen. Während die Gleichspannungssysteme heutzutage nicht mehr so favorisiert werden, weil sie mit so niedrigen Spannungen ausgeführt sind, dass die Stromverluste in den Fahrleitungen und auch die komplizierte Fahrleitungsausführung dann, das ist ein relativ schwerer Fahrdraht und die ganze Aufhängung ist auch komplizierter, dann für höhere Geschwindigkeiten schon erhebliche Probleme bereiten. Sodass also die Hochgeschwindigkeitsbahnen mit Wechselstromsystemen gespeist werden. Okay. Wenn wir zurückgehen zur Trax, die gibt es jetzt im Prinzip, ich würde mal behaupten, für Spanien gibt es keine mit einer anderen Spurweite? Doch, haben auch? Wir. Okay. Ja, wir haben gerade ein Projekt in Abwicklung, eine Güterzug E-Lok für Spanien auf der Basis der Mehrsystemlokomotive, die dann für Spanien auf reinem Gleichspannungsnetz auf eine Gleichspannungsvariante herunterreduziert wurde von ihren Ausstattungskomponenten. Und diese fährt dann auf der Breitspur in Spanien unter dem spanischen Netz. Okay. Also unter Gleichspannung 3 kV. Das heißt, da werden dann nur die Drehgestelle ausgetauscht und der Rest von der Lok bleibt eigentlich gleich. Also natürlich und die Stromgeschichten. Ja, da stellen Sie aber schon eine etwas schwierige Frage. Da kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es das Standarddrehgestell ist, in dem man eine größere Spurweite realisieren kann. Das nehme ich eher nicht an, weil die spanische Spurweite ist doch ein erhebliches Stückchen breiter und erfordert meistens einen etwas breiteren Drehgestellrahmen. Aber man kann natürlich in einem breiteren Rahmen dieselben Komponenten wie bei Normalspur einsetzen und das ist in dem Fall auch erfolgt. Ja. Es müssen halt die Radsätze, die Antriebe entsprechend so gestaltet sein, dass sie für die breitere Spur dann eingerichtet sind. Ja. Das heißt, eine Standardlok, die bekommt eben die, gehen wir mal zu den elektrischen Komponenten, die für den entsprechenden Betreiber, für das entsprechende Land, für das entsprechende Netz passen. Und es gibt eben aber auch Mehrsystemloks, die quasi das elektrische Equipment für verschiedene Netze haben und an der Grenze quasi umschalten können. Ja, also die Anforderungen an ein Triebfahrzeug für landesgrenzenüberschreitenden Verkehr, die sind jetzt nicht so verschieden, dass man sie nicht mit ein und derselben Technik eigentlich bedienen kann. Ja. Und dieses Ziel hat sich ja auch die Europäische Gemeinschaft gestellt, dass man eine Vereinheitlichung auch der Anforderungen und der Zulassungsbedingungen herbeiführt, an dem, wie gesagt, aktuell ernsthaft gearbeitet wird. Und es sind aber immer noch landesspezifische Komponenten nötig, und zwar speziell im Bereich der Zugsicherung. Weil die einzelnen Länder haben doch sehr stark voneinander abweichende Zugsicherungssysteme, dass man die Funktion Zugsicherung nicht mit einem Einheitssystem bedienen kann, was dann auf das jeweilige Land dann zugeschnittene Komponenten hat. Das will man aber in Zukunft dann eben doch erreichen. Und der erste Schritt ist also quasi, ein Kernstück in der Zugsicherung zu haben, was in jedem Land gebraucht wird, was im Wesentlichen auch die Ortung des Fahrzeuges beinhaltet und was dann ergänzt wird über landesspezifische Komponenten oder die in dem jeweiligen Land gebrauchten Extrakomponenten, das sind dann oft Antennen und auch Einwirkungseinrichtungen und die also in Verbindung von diesen beiden Teilen dann zu derselben Funktion führen, wie es das bisherige System in diesem Land konnte. Und wenn man jetzt also ein zweites Land hinzufügt, dann hofft man damit, eine Basislösung zu haben, dass man nur die landesspezifischen Komponenten hinzufügen muss und nicht die komplette Zugsicherungsausrüstung. Ja. Also, dass wir nicht, sagen wir mal, 5 oder 6 Zugsicherungsschränke in der Lok haben, weil wir durch 5 oder 6 Länder fahren. Ja. Aber dieser Stand, den haben wir am Anfang durchaus gehabt, dass wir also neben dem deutschen Zugsicherungsschrank noch einen weiteren Schrank haben, weil wir eben in ein anderes Land fahren. Ja. Und dann wird dann in einem Land der Schrank ausgeschaltet und der andere eingeschaltet. Ja. Und das war der erste Schritt in diese Richtung, der musste so gemacht werden. Gilt ja aber auch für Strom. Also ich meine, wenn ich mit 16, 2 Drittel Hertz, 15 kV an die Grenze fahre und ich fahre, keine Ahnung, in die Niederlande, wo ein anderes System da ist, dann muss ja quasi auch da intern zumindest einiges an der Stromversorgung umgeschaltet werden an der Grenze. Richtig, also der Teil, der vor dem Stromrichter gebraucht wird, der ist bei einem Wechselspannungs- und einem Gleichspannungssystem sehr verschieden. Ja. Da sind auch die Hauptschalter zum Teil verschieden. Ja. Und man hat da einen Systemumschalter nötig. Ja. Und dieser Systemumschalter, der schaltet also quasi in Wechselspannungsnetzen den Transformator in den Kreis ein und in Gleichspannungsnetzen heraus. Ja. Gleichspannungsnetze brauchen öfters einen netzseitigen Filter, der wird im Wechselspannungsbereich nicht gebraucht und dafür sind eben Systemumschaltungen nötig. Dann muss man auch wissen, dass bestimmte Komponenten eben Hochspannung haben im Bereich von 15 und 25 kV und andere Bereiche eben nur von 1,5 und 3 kV und die müssen eben auch gegeneinander isoliert sein. Ja. Schon spannend. Wenn Sie gerade sagen, da steht dann ein Schrank für das deutsche Zugsicherungssystem und ein Schrank für das, keine Ahnung, französische drin. Ja. Das führt mich zu zwei Dingen. Zum einen habe ich gelesen, dass für die Frankreich tauglichen ICEs wohl eine Reihe von Sitzplätzen an den Köpfen ausgebaut werden mussten, damit es Platz gibt für die zusätzlichen Schränke, weil die im eigentlichen Zug sozusagen bisher keinen Platz gefunden hatten oder hätten. Nur so als Anmerkung. Das andere, was mich das erinnert, ist, dass der Lokbau mich persönlich immer an Maschinenbau erinnert. Also wenn ich mir so Fotos von dem Innenraum einer Lok angucke, dann sieht es da nicht aus wie in einem Fahrzeug, sondern eigentlich mehr wie so in so einer Maschinenhalle. Also da gibt es dann eben Schränke und einzelne Komponenten. Also es ist wie so eine Maschine auf Rädern und eigentlich weniger wie ein Fahrzeug. Täuscht mich der Eindruck? Nein, das ist schon klar, also, aber auf einer Lokomotive wird ja auch in einem sehr begrenzten Raum eine hohe Energiedichte umgesetzt. Ja. Und da kann man sich auch, sagen wir mal, in einem Maschinenraum ausleben und hat die Komponenten auch, sagen wir, für Wartungsarbeiten leichter zugänglich. Also ein Stromrichter in einer Lokomotive hat einen anderen Zugang als ein Stromrichter in einem Triebzug, der Unterflur angeordnet ist. Klar, Oder bei einer Straßenbahn, wo er möglicherweise im Dach untergebracht ist. Aber es ist auch eine Frage der Größe der Komponente und welche Lösungen man dann für diese Einbauorte wählt. Ja. Bei Unterflurkomponenten gibt es ja so eine Modulbauweise, dass man ein Modul unter dem Wagen herausziehen kann und gegen ein anderes Modul tauschen kann. Und bei einer Lokomotive kann man das zum Teil eben auch, aber man hat eben einen anderen Zugang, kann die Komponenten eventuell kleiner wählen, die man austauschen möchte. Ja. Und manche Komponenten muss man eben auch mit Kran ein- und ausheben. Ja. Dafür ist die Lok dann eben auch mit abnehmbaren Dächern versehen, während es bei Triebzügen eben dann für Triebzüge geeignete Lösungen unter Flur oder auf dem Dach auch gibt. Ja. Wie sieht denn so eine Herstellung von so einer Lok aus? Mit was beginnt es? Ich vermute mal, die Drehgrenze werden separat von dem Lokkasten gebaut. Vielleicht können Sie da ein paar Worte dazu sagen. Wir haben also heute eine Fertigung, die sich über Europa verteilt. Es werden die Schweißarbeiten für den Kastenaufbau in Polen zum Beispiel vorgenommen. Und Drehgestelle werden von einer Endmontage bei uns in Siegen durchgeführt. Und bei den Drehgestellen, bei den Laufwerken gibt es aber auch Zulieferanten, die also Räder oder Radsätze komplett montiert liefern können. Der Zusammenbau, die Endmontage des Fahrzeuges, dann wird also aus einem angelieferten Fahrzeugkasten, der kein Innenleben hat, werden die einzelnen Komponenten des Maschinenraums, die Führerstände, eingebaut. Und in einer späten Phase des Zusammenbaus wird dann dieser Kasten auf die fertigen Drehgestelle gesetzt. Das ist immer ein recht interessanter Moment, so wie es beim Schiff der Kiellauf ist es das Aufsetzen auf die Drehgestelle, wo dann alles zueinander kommt, wenn man das mal jetzt rein aus dem Äußeren sieht. Klar. klar. Und wo eben auch Millimeterarbeit zum Teil notwendig ist. Man muss den Kasten auf die Federn aufsetzen, man muss den Kasten mit dem Drehgestellrahmen mechanisch verbinden zur Übertragung von Zug- und Bremskräften. Ja. Dann müssen die Kabel für die Fahrmotoren angeschlossen werden. Ja. Dann muss die Druckluftversorgung mit dem Drehgestell verbunden sein. Und es gibt dann auch noch einige Sensoren am Drehgestell, die also zusätzliche Steuerleitungen erfordern. Mhm. Das sind dann die Arbeiten, die man bei dieser Endmontage dann macht. Ganz grob, wie lange dauert so die Fertigung einer Lok, bis die durch diese ganzen Schritte durchgelaufen ist? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, muss man etwas aufteilen. Diese Endmontage, die wir in Kassel durchführen, wird heutzutage in einem Taktverfahren gemacht. Mhm. Der Durchlauf ist, wenn ich mich genau erinnere, eine Zeit von etwa 12 Tagen. Mhm. Okay. Mhm. Das ist jetzt schwer vergleichbar mit früheren Zeiten, die ich auch noch erlebt habe, wo man also im Berg Kassel auch bei den Radsätzen angefangen hat, hat Drehgestelle zusammengebaut in einer Halle und die wurde dann übergeführt in die Endmontagehalle und in der Endmontagehalle konnte man eben auch sehen, wie das Fahrzeug, auch der Kasten mit den Schweißarbeiten dazu entstanden ist und wie man dann am Kasten auch die Leitungen gezogen hat, die heute etwas anders vorbereitet werden. Die werden manchmal als komplettes Bündel in die Lok gehoben und das hat man damals immer am fertigen Fahrzeug oder am schon halbfertigen Fahrzeug, so wie der Installateur im Haus die Leitungen einzieht, eingezogen und nicht in vorgefertigten Modulen. Und das haben wir heute, sagen wir mal, in Anlehnung an Techniken aus dem Automobilbau oder größeren Serienfertigungen übernommen, um Durchlaufzeiten zu optimieren und konnten das deswegen auch machen, weil wir in der Vielgestaltigkeit unserer Produkte weggegangen sind zu einem ziemlich einheitlichen Produkt mit einheitlichen Komponenten. Und da kann man sich das leisten. Aber es gibt auch ein Beispiel, wir haben Ausrüstungen für Talgo-Züge geliefert. Das sind Züge für Spanien, Hochgeschwindigkeitszüge, das sind die Triebköpfe für Spanien. Und da hat man ebenfalls eine Endmontagelinie eingerichtet und die weicht ein bisschen von dem anderen ab. Also man kann nicht nur eine Type in Kassel fertigen, also diese vierachsige Lokomotive für elektrische Versorgung und für den Güterverkehr, sondern man kann auch Triebköpfe bauen, und aber eben mit der neueren Technik. Und es erfordert mehr Vorbereitung, mehr Planung, aber es hat dann eben auch zur Folge, dass die Lieferzeiten verkürzt werden und dass auch die Produktivität am Standort verbessert wird. Mhm, und die Arbeiten, die sagen wir mal wie Schweißarbeiten, sehr lohnkostenintensiv sind, da muss man sich heute schon die Standorte suchen, wo die Lohnkosten dann nicht so hoch sind. Klar. Vielleicht zum Abschluss können wir noch ein bisschen so verschiedene Loks vergleichen, auch vielleicht so ein bisschen die historische, die Entwicklung der einzelnen Komponenten. Also ich sag mal, was mir jetzt halt so einfällt, wäre 103er, 120er, 101er, 146er oder 185er. Also so kann man da, wie unterscheidet sich zum Beispiel die Tracks von der 101er, die 101er ist eine Schnellzuglok, wie und was gibt es da unterschiedliche Komponenten oder? Ja, man ist das vielleicht, man könnte es ja über die Historie sehen. Ja, genau. Wenn Sie schon mal die Baureihe 103 ansprechen, diese Lok ist in den Mitte der 60er Jahre entstanden, hatte die Aufgabe, wie man heute formulieren würde, den Hochgeschwindigkeitsverkehr mit lokbespannten Zügen zu bestreiten. Es war eine sehr schwere Lok, es waren dreiachsige Drehgestelle, es stand noch kein PC und kein Rechner zur Verfügung, mit dem man das Laufverhalten simulieren konnte. Das war also eine sehr hohe Ingenieurleistung, mit einem so schweren Drehgestell ein Fahrzeug zu bauen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern in der Stunde. Ein absolutes Grenzleistungsfahrzeug in der Wechselstromtechnik mit Kommutatorfahrmotoren. Und es sind einige Dinge bei diesem Fahrzeug eingebaut worden, die der hohen Leistung Rechnung tragen und die der Ausnutzung der Komponenten Rechnung tragen. Schon ein bisschen eine verfeinerte Entwicklung eben dieser Antriebstechnik. Ja. Man hat in den Laufwerken, also dem Drehgestellbau, klassische Schritte vollzogen mit einer Radsatzführung im klassischen System, schon ein bisschen auch für höhere Geschwindigkeiten verbessert, aber noch eben mit einer Ausführung, die schon relativ frühzeitig im Eisenbahnwesen bekannt geworden ist, was von Alstom schon mal 20, 30 Jahre vorher begonnen wurde. Also quasi so das letzte Exemplar einer alten Generation. Ja. aber eben doch auch sehr leistungsfähig und die Lok hat ja auch bewiesen, dass sie ihrem Anspruch gerecht geworden ist. Sie hat sehr gelitten unter der starken Belastung durch den Fernverkehr mit den hohen Geschwindigkeiten und vielleicht auch nicht durch eine sehr intensive Wartung. Man hat halt gesehen, dass man das Fahrzeug am Leben erhält, aber die Fahrmotoren waren oft schadhaft und die Lok ist öfters auch nur mit 5 Fahrmotoren gefahren, nicht mit allen 6. Und dann ist in den 70er Jahren die Drehstromtechnik so weit gewesen, dass man ein Angebot machen konnte für die DB, ein Triebfahrzeug zu entwickeln, eine E-Lok mit Drehstromantrieb. Man musste den Stromrichter dafür bauen und man musste die Antriebstechnik, Fahrmotor und Antrieb im Drehgestell entwickeln. Das ist dann in den 70er Jahren geschehen. Die Lok ist dann schließlich wirklich auch Mitte der 80er Jahre gebaut worden mit 60 Exemplaren, hat darin dann auch die Baureihe 103 unterstützt. Mhm. Also im Geschwindigkeitsbereich über 160 gab es nur diese beiden Lokomotiven damals. Wer hat es dann, welche Baureihe? Die Baureihe 120. Ach, 120. Ja, das ist die Baureihe 120. Ja. Die erste Drehstromlok für Fahrdrahteinspeisung, die auch in Serie so gebaut wurde und die sich bis heute bewährt. Ja. Allerdings eben mit einer sehr komplizierten Steuerungstechnik. Es sind, glaube ich, über 380 Steckkarten in der Loksteuerung verborgen. Ja, es sind beide Führerräume, Rückwände sind ziemlich ausgebucht mit Leittechnik. Und das ist der Stand der 80er Jahre, zum Teil noch mit diskreten Bauteilen und zum Teil schon mit Rechnertechnik. Und die weiteren Entwicklungsschritte haben sich im Wesentlichen in der Steuerungstechnik vollzogen. Man hat also dann Ende der 80er Jahre mehr Rechnersysteme mit Bussystemen gehabt, konnte also eine rein digitale Steuerung der Lok realisieren. Dann hat man bei Baureihe 120 noch Thyristoren im Stromrichter verwendet und konnte dann in den 90er Jahren auf GTO-Technik wechseln. GTOs haben ein verbessertes Schaltverhalten gegenüber Thyristoren. Gate Turn Off Thyristor. Okay. Und das ist also ein Thyristor, den man ausschalten kann. Während die klassischen Thyristoren, die musste man durch einen speziellen Löschkreis wieder zum Schließen des Strom, also zum Öffnen des Stromkreises bewegen. Ja, ja, also wenn er einmal schließt, dann fließt der Strom. Ja. Und durch eine Löschschaltung im Stromrichter musste man also auf der Arbeitsebene, also auf der Arbeitsspannungsebene, einen zweiten Kreis in Aktion bringen, der kurzzeitig den Strom übernehmen konnte, um den Thyristor dann wieder ausschalten zu können. Ja, ja, ja. Und die GTOs haben einen zusätzlichen Steuereingang, mit dem man also den GTO ausschalten kann. Und dann vollzieht sich das Ausschalten nicht auf der Arbeitsspannungsebene, also von mehreren KV, sondern auf einer Steuerspannungsebene. Hat dann aber auch wieder eine entsprechende Ansteuerschaltung nötig gehabt. Ja. Und wir sind jetzt Mitte der 90er Jahre in der Generation nach der 120er. Welche wäre da ein typischer Repräsentant dann? Ja, also da kam dann die große Bestellung der DB und da haben wir auch weit über 1000 Fahrzeuge dann dadurch geliefert, in Kombination mit Siemens. Ja. Siemens hat damals die Baureihe 152 zum Auftrag bekommen und die Firma ABB damals die Baureihe 101 für den Fernverkehr. Ja. Und die AEG hat die Baureihe 145 bekommen, die etwas leistungsschwächere Type. Ja. Damals vorgesehen waren 4200 Kilowatt. Und nachdem man also kurz nach Vergabe AEG und ABB zusammengeführt hat zu Atrans, hat man also an diesem Projekt nochmal gearbeitet, um es mit der 101 in der Technik zu vereinheitlichen. Und hat dann auch später nochmal eine Leistungssteigerung vorgenommen mit den vorhandenen Komponenten, konnte man also die Leistung bis auf 5,6 MB steigern und hat das dann bei der 185 vorgenommen. Also quasi die 185er ist eine leistungsstärkere 145. Richtig. Ja, okay. Und während der Zeit, in der die 185 gebaut wurde, was sich also seit 2000 bis heute hinzieht, hat man nochmal eine Weiterentwicklung im Stromrichterbereich vorgenommen. Und man hat auch die Stromrichtertechnik nochmal verändert. Wir haben unsere Fertigungsbereiche neu geordnet. Und dann haben wir also die Unterscheidung zwischen einer 185.1, die Nummern 1 bis 200, und einer 185.2 mit den Nummern von 201 bis 400. Die sich im Bereich der Stromrichter und der Leittechnik nochmal im Detail unterscheiden, nach außen dieselbe Lok darstellen sollen, aber dann schon technisch aufzeigen, dass es auch da nochmal eine Entwicklung gibt. Und die neueren Fahrzeuge, die wir jetzt bauen, bauen wir mit IGBT-Stromrichtern. Man geht also auch von den GTOs wieder ab. Und bei den IGBTs handelt es sich um Leistungstransistoren, die also eine noch höhere Schaltfrequenz erlauben und wo also die Kompaktheit des Stromrichters nochmal erhöht wird. Und bei denen die Verluste im Stromrichter nochmal etwas gesenkt werden können. Also es handelt sich um einen noch etwas kompakteren und noch etwas effizienteren Stromrichter. Das heißt, heute wird gebaut die 185-2, also die Trax 2E ist das dann, glaube ich? Ja, in dem Projekt bauen wir gerade die letzten Fahrzeuge, weil es wird dann wieder ein Nachfolgeobjekt geben, an dem wir schon entwickeln. Mhm. Da muss man eben auch sehen, dass die heutigen Zulassungsbedingungen wieder sich geändert haben gegenüber denen vor 10 Jahren. Und wir haben weitere Möglichkeiten gesehen, wie wir durch Fortentwicklung und durch Innovationen vielleicht den Kundenbedürfnissen, die sich in Zukunft stellen werden, noch besser Rechnung tragen werden. Und dann wird auch diese Familie dann nochmal abgelöst werden. Das wird aber dann, das wird dann nicht die Trax 3, sondern das wird was ganz Neues. Das wird dann noch was Neues, auch mit neuer Form, neuem Kasten, neuer Optik. Ja, da wird sich nicht viel entwickeln, weil die Form des Kastens, die muss sehr vielen Bedingungen genügen. Ja? Und da gibt es keinen großen Spielraum und da will man auch nicht eine große Streuung haben, weil dann muss man die gesamten Fertigungslinien auch darauf abstimmen. Klar. Und wenn sich was bewährt hat, dann bleibt man gern dabei. Klar. Also es gibt jetzt nicht die Anforderung an ein vollkommen neues Design. Ja. Man strebt eben doch eben mehr die Kontinuität auch in den Bereichen an. Ja. Man aber wünscht sich vielleicht ab und zu mal auch ein anderes Erscheinungsbild, aber das ist dann die Lackierung mehr oder weniger. Wenn man so guckt, die 120, 146, 101, Taurus von Siemens, die sehen ja doch ganz ordentlich anders aus, ne? Und gerade die Taurus ist schon elegant. Ja, die Taurus hat ja dann, sagen wir mal, ein bisschen von dieser technischen, kantigen Ausführung einen Abstand. Genau, das ist ein bisschen und runter. Wenn man jetzt die Baureihe 103 sieht, die hat ja einigen Ästheten auch sehr gut gefallen. Ja. Die hatte eben auch diese Kantigkeit nicht so ausgeprägt. Ja. Während die heutigen Fahrzeuge eben von der Gestaltung der Elemente, die ja meistens Bleche sind, da will man dann eben doch auf Zylinder oder kegelförmige Flächen und ebene Flächen zurückgreifen. Und bei anderen Projekten hat man auch mit glasfaserverstärkten Kunststoffen gearbeitet und die erlauben eine ganz andere Formgebung und dann lebt man das dem auch zum Teil aus. Ja. Okay, damit sind wir am Ende dessen, was wir vorbereitet hatten. Habe ich irgendwas vergessen? Wollen Sie noch irgendwas Wort zum Sonntag, irgendwas sagen? Ja, wir können noch viel reden, weil ja in der Lokomotive findet sich ganz vieles wieder. Ja? Was wir gestreift haben, war der Bereich Radschiene. Da kann man also ganz viel zu sagen. Und wenn man also da mal in die Details steigt, kann man nur eine Ehrfurcht davor haben, dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Ja. Und dann gibt es Teilbereiche in den Lokomotiven, wie zum Beispiel die Energieversorgung in der Lok. Wenn Sie also angesprochen haben, was braucht man denn an Luft? Ja, man braucht ganz viel Luft, weil man hat einen hohen Kühlbedarf und der ist auch nach wie vor da. Mhm. Der ist deswegen hoch, weil die Lokomotiven ständig an Leistung zugenommen haben und nicht etwa deswegen, weil die Lokomotiven viel Verlustleistung haben, die man dann eben irgendwie wegschaffen muss. Ja. Und auch die Technik, in der man also die leistungsfähigen Verbraucher versorgen muss, sogenannte HBUs, Hilfsbetriebe, Umrichter hießen sie früher. Das sind also auch wieder Umrichter, die ein eigenes Bordsystem herstellen, mit denen Lüfter betrieben werden. Und das sind mehrere hundert Kilowatt bei einer Lokomotive, die man da als zur Versorgung braucht. Und es sind dann auch Systeme, sagen wir mal, die man für die Zugheizung braucht, wenn man es mit einer Diesellok zu tun hat. Wir haben ja auch in der Trax-Familie auch eine Diesellok-Reihe und bei Diesellokomotiven die Zugenergieversorgung ist auch wieder ein Thema, wo Umrichter gebraucht werden. Generator und, am Dieselmotor quasi. Ja, richtig. Und wo man eben auf das System arbeiten muss, was im Reisezug zu versorgen ist. Ja, könnte man sicher noch länger reden, aber wir sind jetzt schon doch eine ganze Weile unterwegs. Ja. Und insofern bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich vorläufig. Ja. Wir gehen nämlich jetzt nachher noch die Loks angucken und für die jetzt noch weiter zuhören wollen, gibt es dann noch sozusagen den Gang durch die Lok. Soweit erstmal vielen Dank. Ja, danke auch. drive the road to your surrender. Time comes around out of my hands. Small boat on the beach at dead of night. Come and go before first light. First light. Also mein Name ist Willi Denk, ich bin der Servicestellenleiter von Mannheim, betreue hier die Lokomotiven Trax 2, das sind die 185.1 und Punkt 2. Insgesamt sind es bis jetzt 389 Lokomotiven, wobei ca. 90 in Gewährleistung sind, das eigentlich unser Hauptziel ist. Die Gewährleistungsabwicklung und natürlich auch die dementsprechenden Änderungen und Störungen zu beheben. Es kommen alle Lokomotiven, die eine Störung haben oder die noch in Gewährleistung sind, die eine Änderung zu machen ist, nach Mannheim. Das betrifft eben diese 389 Lokomotiven. Das heißt, Mannheim ist sozusagen auch der Zentralstützpunkt für diese Baureihen der Bahn? Es gibt nur einen Zentralstützpunkt und das ist Mannheim, richtig. Und wir sind hier mit der Bahn im gleichen Atemzug, wie sie hier die Nachschau und Fristen machen. Die Lokomotiven kommen alle 10.000 Kilometer hier zum Service oder alle 100.000 Kilometer zur großen Inspektion. Bei einer kleinen Inspektion sind es 2 bis 3 Stunden und bei einer großen Inspektion steht die Lok einen Tag und da arbeiten wir mit der Bahn zusammen diese Gewährleistungspunkte ab. Was macht man bei so bei so Service groß und klein, so ganz grob typischerweise? Ganz grob ist es, bei einer kleinen Nachschau heißt das, das wird Betriebsmittel aufgefüllt, es wird die Lok gereinigt und auf kleinen Beschädigungen untersucht. Bei einer großen Untersuchung, bei 100.000 Kilometer, da kommt die Lok her einen Tag lang und die wird auch zerlegt, da werden die Geräte aufgemacht, auf Beschädigungen und Störungen und Ursachen von den Störungen gesucht. Und da helfen wir an und für sich in Gewährleistung auch mit. Wie viele, ganz grob, wie viele Kilometer fährt so eine Lok denn insgesamt? Sie sagten gerade alle 100.000 kommt sie hierher. Wie viel fährt die insgesamt? Insgesamt, wir haben im Moment eine Leistung von ca. 12.000 bis 15.000 Kilometer pro Monat, pro Lok. Es war schon einmal mehr. Vor der Wirtschaftskrise sind wir ungefähr zwischen 18.000 und 22.000 Kilometer gekommen. Und insgesamt in Ihrem Leben 1.000.000, 2, 5? Normalerweise hat es einmal geheißen 30 Jahre, aber die Lokomotiven von heute werden das nicht mehr erhalten, die 30 Jahre, weil die Technologie dementsprechend wahrscheinlich nicht mehr die 30 Jahre durchhält. Da muss es schon erneuert werden. Also mit 4 bis 5 Millionen Kilometer wird gerechnet eine normale Lebensdauer von dem, was man mindestens halten muss. Ne? Okay, alles klar. Jetzt stehen wir hier quasi neben einer Grube und gucken quasi auf die Drehgrenze, die Laufgrenze, Drehgestelle, genau. Drehgestelle, auf die Drehgestelle bei dieser Lokomotive. Das ist eine, die eine 100.000 Kilometer Inspektion hat und die Drehgestelle sind hier fix verankert jetzt da mit so Hemmschuhen, dass nicht zum Wegrollen kann. Und da werden Leute, die spezifisch ausgebildet sind für Drehgestelle, die Drehgestelle untersuchen. Nach was guckt man da typischerweise? Wahrscheinlich nach Beschädigungen am Rad, an der Welle? Beschädigungen, Abnützungen und Verschleißartikel. Ne? Die Bremsen werden da auch geschaut, wie weit die Bremsbeläge noch in Ordnung sind oder beschädigt sind. Das ist die Hauptaufgabe bei so einer großen Untersuchung. Ja. Was natürlich noch zusätzlich ein Punkt ist für die große Inspektion, sind die ganzen drehenden und bewegenden Teile. Das sind die Dämpfer. Das ist auch so ein Punkt, was sehr anfällig ist in ihrem Leben, weil die Dämpfer doch sehr stark beansprucht werden. Gibt es relativ viele Querdämpfer, Längsdämpfer und Lagerachsdämpfer und die müssen auf Beschädigungen kontrolliert werden. Ja, das sollte man gar nicht glauben. Man glaubt ja eigentlich, die Gleise sind relativ gerade und eben, aber bei den Geschwindigkeiten und den Massen kommt es da wahrscheinlich auch zu ganz schönen Stößen dann. Auf den Kurven und Bergstrecken und auch die Belastung von den Anfahrkräften und den Bremskräften wirkt sich natürlich alles auf das ganze Drehgestell. Lokkasten, Drehgestell, das muss irgendwie gedämpft werden und das ist mit den Dämpfer alles abgefedert. Ja. Was für Betriebsmittel braucht die Lok typischerweise, außer Strom natürlich, der natürlich von der Leitung oben kommt? Strom ist klar, Sand für die Besandungsanlage, dass die Lok die dementsprechende Traktion fährt oder beim Bremsen, da wird Sand auf die Räder gesprüht. Was noch auf die Räder kommt, das ist eine Spurkranzschmierung, dass die Abnützung nicht so stark ist. dann Wasser für die Scheibenwaschanlage, wie jedes Auto halt auch. Ne? Und ja, sonst ist an und für sich Trocknungsmittel für die Lufttrocknungsanlage und Versorgung für die Klimaanlage manchmal auch. Ne? Diese Besandungsgeschichte wusste ich gar nicht, dass sozusagen moderne Loks das auch noch haben. Ich hatte das immer nur mit alten Dampfloks in Bezug gebracht. Wird das automatisch beim Bremsen mit eingesprüht oder auf Befehl, wenn es glatt ist? Das wird nur auf Befehl. Der Lokführer hat die Möglichkeit. Automatisches Sanden ist nicht erlaubt, wegen Weichenverschmutzung und so. Also es ist auch noch für den Lokführer selbst verantwortlich, wann er den Sand auf die Schienen gibt. Das gibt dann auch dementsprechend die Traktion oder dementsprechend beim Bremsen die Bremsleistung wird erhöht, weil die Reibung wesentlich besser ist. Ne? Haltige Indusi-Magnet, das ist der jetzt am Drehgestell jetzt an der Seite angebracht ist und der beim Überfahren eines Gleismagneten an einem Signal dann eine Auslösung in der Zugsicherungsanlage hervorrufen kann. Okay, ja, die ist etwas größer als die typische Autobatterie. Das ist auf alle Fälle größer, hat eine dementsprechende Kapazität auch, das sind 110 Volt Spannung. Und die Batterie versorgt eigentlich das ganze Bordnetz im normalen Zustand, wenn sie nicht an der Fahrleitung ist. Und die wird natürlich auch jetzt bei so einer Wartung mit dementsprechenden Wartungsvorschriften gewartet, dass hier nichts passieren kann. Ja? Mhm. Es gibt auch an der Frontseite von der Lok noch Wartungsarbeiten. Das sind die Puffer, die werden geschmiert. Da muss man schauen, dass die Reibungswiderstände nicht zu stark sind, sonst würde das Eisen auf Eisen die Puffer sich abnützen. Und das wird bei jeder kleinen und großen Wartung dementsprechend mit einem Schmiermittel aufgetragen, dass es eine geringere Reibung gibt zwischen Puffer und Puffer. Was natürlich hier noch vorne dran ist, sind die ganzen Versorgungen für die Waggons. Das ist die ganze Luftleitungen und elektrischen Leitungen, die werden auf Schaden und Abnützungen kontrolliert. Das ist ein relativ wichtiger Teil mit den Zughaken und den ganzen Versorgungen, dass der gewährleistet ist, dass die ganzen Waggons oder die Lokomotiven, die dahinter angehängt sind, auch die richtige Versorgung bekommen. Da werden auch noch diese Scheiben von außen gereinigt. Die Tausende von toten Mucken entfernt. Tausende von toten Mucken und dementsprechend die Scheiben, weil sie doch relativ beansprucht werden, vor allem wenn sie im nachlaufenden Führerstand sich bewegen. Das heißt, diese Scheiben sind ja nicht immer in Frontseite, wo ein Lokführer sitzt, sondern auch hinten an der Seite, wo die Waggons sind. Und die sind extrem verschmutzt dann. Und die werden dann natürlich auch gereinigt hier. Vielleicht eine Sache noch, die vielleicht auch dem einen oder anderen schon aufgefallen ist. Diese Nummer, die hier vorne draufsteht, die bedeutet was? Also die erste ist klar, das ist die Baureihe. Die erste ist die Baureihe, die zweite ist die Loknummer. Hier steht 238, das ist die 238. Lokomotive von der Baureihe 185. Und hinten gibt es noch eine Kontrollziffer. Die Kontrollziffer wird automatisch errechnet. Ach so, Quersumme. Eine Quersumme gibt, genau. Okay, jetzt stehen wir hier auf auf so einer Art Galerie, um von oben auf die Lok drauf zu gucken. Und jetzt werden wir uns mal ein bisschen über die Dachaufbauten unterhalten. Ja, da gibt es am Stromabnehmer, das ist ein Verschleißteil, da gibt es eine Kohlebürste, die gegenüber der Fahrleitung sich bewegt. Und dadurch muss das bei jeder Inspektion kontrolliert werden, wie weit die abgenützt ist, auf Beschädigungen. Die Lok hat zwei Stromabnehmer, aber bei der Fahrt ist typischerweise nur einer oben, gell? Es ist generell nur einer oben, aber es gibt so wie hier, wir sehen eine mit vier Stromabnehmer, es gibt verschiedene Stromsysteme. Das ist zum Beispiel eine auch für die Schweiz. Das heißt, die Schweiz hat einen anderen Stromabnehmer als wie die DB hat, also in Deutschland. Und eigentlich ist der zweite Stromabnehmer immer nur gedacht, immer in Fahrtrichtung wird immer nur der rückwärtige Stromabnehmer gehoben. Ja. Nur in speziellen Fällen, wenn hinten ein Waggon ist mit neuen Autos und so, dann muss der vordere gehoben werden wegen dem Funkenflug. Ne? Ja. Oh, ja. Und diese Zentimeter dicken Leitungen, Stahlseile, da geht der Strom? Da geht der Strom drüber, der wird von einem Stromabnehmer zum anderen geführt und durch seine Durchführung runter in den Hauptschalter. Vom Hauptschalter geht es dann zum Trafo und da wird die ganze Lok versorgt. Und das wird am Dach mit diesen Leitungen geführt und dementsprechend abgesichert mit Isolatoren. Wobei man an der Dicke der Leitungen schon ungefähr ahnen kann, wie viele Volts und Amperes da unterwegs sind. Das haben wir heute Morgen schon diskutiert. Das sind sehr viele. Also im schlimmsten Falle, bei Kurzschlussfällen muss man immer rechnen, dass dort Tausende von Ampere zum Fließen kommen können. Nicht im Normalfall, sondern nur im Kurzschlussfall. Ne? Ja. Noch einmal zur Erwähnung, diese Stromabnehmer werden mit Luft angetrieben. Das wird mit einem Druckwächter überwacht, wie stark der Stromabnehmer an der Stromleitung der Anpressdruck ist. Ja. Was mir auch immer auffällt, ist, dass die Leitung, der Fahrdraht, wie so schön heißt, der geht ja quasi hin und her. Der ist so gespannt, dass er nicht die ganze Zeit auf der gleichen Stelle des Stromabnehmers reibt. Ne? Genau, weil dann würde sonst da diese Kohleabrieb, den wir hier da sehen, kontinuierlich nur auf einer Stelle sein und das würde es nicht sehr lange gut gehen. Ja, genau. Oben halt noch alle möglichen Lüftungsschlitze, wo wahrscheinlich Warmabluft rausgeführt Ansaugung. Ansaugungen für die Motorlüftungen, die Motortrafokühlung, die wird alles hier bei diesen Ansaugungen angesaugt und wird über den Fahrmotor und nach unten ausgeblasen. Ah, okay. Was wir hier noch sehen, ist diese Antennen. Wir haben da die Zugfunkantenne, eine GPS-Antenne und eine GSMR, also für Diagnosedaten zum Übertragen. Diese Antennen, die müssen natürlich auch dementsprechend gereinigt und gewartet werden, dass man den Funkverkehr aufrechterhalten kann. Das heißt, was wir an Funk haben, ist der Sprachfunk des Lokführers mit der Leitstelle oder irgend sowas? Genau, die Sprache mit der Leitstelle und mit den vor Ort Betriebsstätten, da gibt es einen Kanal nur für Ortsfunk und einen für den Streckenfunk. Und da muss er sich dementsprechend ständig informieren oder er kriegt die Informationen über die Strecke, was er zu tun hat. Und ein Datenmodul zum Austausch von, Echtzeit-Diagnosedaten gibt es auch, habe ich das richtig verstanden? Dass die Lok sich quasi kontinuierlich, keine Ahnung, bei Bombardier oder bei der Deutschen Bahn meldet und sagt, bei mir ist Folgendes kaputt und ich bin in folgendem Zustand. Es gibt so eine Möglichkeit, aber das ist kontinuierlich, das wird nicht gemacht, es wird nur abgerufen, so wie wir das anfordern. Okay. Die Daten werden gespeichert in der Lok und wir können sie kontinuierlich ab, aber keine Online-Betrieb. Gut, okay, ja. Kein Online-Betrieb, das ist nicht möglich im Moment. Die Gesetzeslage nicht zulässt. Also von der Lok her würde es gehen, aber wir dürfen nicht online auf die Lok. Weil man sonst wahrscheinlich die Gewerkschaft sich beklagt, dass man Lokführer überwacht. Genau, um das geht es hauptsächlich. Ja. Naja, und man kann eingreifen und das will man nicht. Also das werden die Daten gespeichert, die Störungen und die Loks, wie sie gefahren sind, wo sie gefahren sind, mit GPS-Daten, mit sämtlichen Informationen, was der Lokführer gemacht hat. Aber so eine Art Cockpit-Voice-Recorder, wo man aufnimmt, was der Lokführer spricht, wie es ist in Flugzeugen ja gibt, sowas gibt es nicht, oder? Nein, das gibt es nicht. Okay, aber halt ein Datenlogger. Ein Datenlogger, genau. Der zeichnet jede Bewegung auf, die er sich mit dem Log dementsprechend sich vertut oder dementsprechend eine Handhabung macht, die nicht richtig ist, die wird er auf alle Fälle aufgezeichnet. Okay. Der hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was nicht aufgezeichnet wird. Okay, interessant, wusste ich auch nicht. Okay. So eine Lok, wir haben es heute Morgen schon mal irgendwie so nebenher aus Versehen, glaube ich, erwähnt, die fährt ja nicht immer die gleiche Strecke hin und zurück, sondern die ist auf einem Umlauf unterwegs und ist irgendwie 3 Tage quer durch Deutschland unterwegs und kommt dann wieder hier vorbei quasi. Ja, die kann sogar bis zu einem Monat kann die unterwegs sein. Sie wird, wie der Verkehr ist, eingesetzt und wird eigentlich nur im Störungsfall wieder hier angeliefert. Das heißt, bei kleineren Nachschauen, was wir gesagt haben, bei 10.000 Kilometer gibt es in ganz der Republik dementsprechend noch die Möglichkeit, Betriebsstoffe zu füllen, aber bei 100.000 kommt sie auf alle Fälle her. Das heißt, sie kann auf alle Fälle längere Zeit nicht hier ankommen. Da gibt es ja Umläufe von bis zu 30.000, 40.000 Kilometer. Die wird eigentlich nur mit dem Lokführer gewechselt und dementsprechend die Lok bleibt immer die gleiche. Das heißt, der stellt die Lok abends irgendwo ab und geht davon aus, dass am nächsten Tag irgendjemand anders daherkommt und die Lok da mitnimmt. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass immer nur die Lokführer wechseln. Die Lok wirklich dran bleibt. Am Zug? Am Zug bleibt. Die wird ja nur abgestellt und der nächste Lokführer kommt und der nächste Lokführer fährt von A nach B wieder. Okay. Das ist ja heute der große Verkehr so, dass man in Europa, quer durch Europa, von Nord nach Süd, von Süd nach West und nach Osten in allen Richtungen fahren kann, aufgrund von unseren Systemen, unseren Multisystemen und so. Da gibt es eigentlich keine Grenzen mehr, sondern nur mehr der Lokführer wird gewechselt und die Lok fährt von Italien nach Norwegen und in andere Richtung. Es gibt keine Barriere mehr, wo es aufhalten muss. Aber mehr System-Lokführer gibt es nicht, die müssen tatsächlich an der Grenze wechseln. Ja, müssen wechseln. Es ist die einzige Barriere ist noch die Sprache. Ja. Ein Franzose wird sich hier schwer tun, wenn er nicht Deutsch kann oder umgekehrt. Ne? Im Gegensatz zur Fliegerei ist da nicht alles Englisch. Schon auch Lokführer, die von Deutschland durch die Schweiz bis nach Italien fahren. Es gibt, okay. Von der deutschen Grenze bis zur italienischen Grenze. Okay. Die Gesetze sind die gleichen. Die Lokführer kriegen eigentlich eine Einschulung, eine Streckenschulung. Dann kann der wirklich von A nach B in ganz Europa fahren. Okay. Mhm. Man hat ja mit der Lok den ersten Anlauf gemacht, einen gemeinsamen Lokomotivpark zu beschaffen für Schweizer Betreiber und für deutsche Betreiber. Also die Deutsche Bahn hat Fahrzeuge, die in die Schweiz fahren können und der Schweizer Betreiber, SBB oder BLS, hat Lokomotiven, die in Deutschland fahren können, die also an der Grenze nicht mehr wechseln brauchen, die in dem anderen Stromsystem, in dem anderen Zugsicherungssystem fahren können. Und die Lokomotiven fahren auch in Deutschland bis weit in den Norden hinein. Es sind Zugleistungen, die von Köln bis an die italienische Grenze gehen, die mit derselben Lokomotive bespannt bleiben und dann drei Schichten von Lokführern erleben. Das heißt aber, wo wir gerade davon reden, der ICE, der zum Beispiel bis Zürich und Bern fährt, der muss dann auch speziell ausgerüstet sein. Der von Stuttgart nach Zürich fährt, soll ich vielleicht dazu sagen. Hat auch zwei Zugsicherungssysteme und hat auch zwei Stromabnehmertypen. Okay. Gut, wir sind mal an einem Drehgestell. Und das hier ist jetzt die Nahaufnahme vom Indusi, oder? Nee. Ja. Doch, gell? Sieht so nah ist echt ungewohnt. Und wir sind jetzt auf der linken Fahrzeugseite und am hinteren Drehgestell, dann ist es also ein Magnet, der zur Schweizer Zugsicherung gehört. Während in Deutschland ist der Indusi-Magnet vorzugsweise auf der rechten Fahrzeuge am ersten Drehgestell. Ja, die Schweizer haben auch in der Mitte des Gleises einen weiteren Magneten, das ist das Integra-System und die brauchen am Fahrzeug jeweils zwei, um also in dem Schweizer Zugsicherungssystem zu fahren. Okay, Eine Radscheibenbremse, weil die Achswelle nicht den Bauraum zur Verfügung stellt, um auf der Achswelle Bremsscheiben zu haben, wie bei ICE-Reisezugwagen. Und wir haben dann eine Einheit, die mit Bremszylinder und zwei Bremsklötzen ausgestattet ist, an dem äußeren Ende des Radsatzes, auf jeder Seite eine solche Einheit. In der Mitte des Fahrzeugs ist hier die Zugdruckstange. Als Verbindungsglied zwischen dem Drehgestellrahmen und dem Fahrzeugkasten zur Übertragung der Zug- und Bremskräfte und zur Ermöglichung der Querbewegungen des Drehgestells und auch der Drehbewegung des Drehgestells unter dem Fahrzeugkasten. Das heißt, das Drehgestell hat nicht in der Mitte des Drehgestells quasi irgendwie einen Dödel nach oben, sondern wird hier hinten gelagert. Richtig, das ist eine Lösung, die in unseren Lokomotiven zu finden ist. Bei anderen Fahrzeugen findet man auch eine Lösung mit einem Drehzapfen und einer Übertragung, die in der Mitte des Drehgestells stattfindet. Genau, da hatte ich mal bei YouTube eine Reportage über die Taurus-Herstellung gesehen und die hat so einen Drehzapfen. So ist es ja. Hier haben wir die Möglichkeit, auf die Art und Weise die Abstände der Radsätze noch etwas zu verkürzen, das Gesamtgewicht des Drehgestells noch etwas zu verringern, indem wir also den Bauraum für den Drehzapfen nicht brauchen. Das Drehgestell in sich ist aber starr. Das heißt, der Radius von Kurven muss ja dann so bestimmt sein, dass die beiden Räder oder Achsen in ihrem Verhältnis zueinander sich nicht bewegen müssen. Die Achsen werden vorzugsweise parallel geführt und müssen im Bogen also mit einer leichten Dreh- und Querbewegung über das Gleis fahren. Genau, ja. Es gibt dann für sich auch von Bombardier schon eine Zugsicherung, aber die ersten Lokomotiven haben noch die von Siemens und die neue ist jetzt da von Bombardier direkt, von RCS heißt die Zugsicherung, die ist bei den neueren Lokomotiven dran. Ja. Okay. Der muss aber höher aufgehangen sein, weil er noch die Bewegungen des Lokkastens ausführen kann. Ja. Und der kommt also mal tiefer und auch mal höher. Ja. Und beim Drehgestellrahmen ist man der Schiene schon sehr viel dichter und näher dran und also hat nicht so viele Relativbewegungen. Und wenn die Räder sich abnutzen, dann ist also der Höhenunterschied bis zu 4 cm, muss dann ausgeglichen werden durch entsprechende Schrauben, die hier zu sehen sind. Und die Teile, die also nicht zu tief kommen müssen, werden dann entsprechend nachgerückt. Die Räder haben bis zu 4 cm Abrieb. Ja, das kann man jetzt auch von außen am besten sehen. Es gibt eine Kerbe, die am Außenseite vom Radkranz zu sehen ist. Und wenn die Lauffläche bis zu dieser Kerbe abgefahren ist, dann muss das Rad gewechselt werden. Dann ist die minimale Laufflächendicke erreicht. Und die Abnutzungstiefe ist 4 cm bei unseren Rädern. Oh, irgendwie habe ich mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, dass da tatsächlich eine Abnutzung stattfindet. Ne? Ja, die Abnutzung ist ungefähr 1 mm pro 100.000 Kilometer. Sie kann auch bis zu 2 mm betragen. Und wird aber auch verursacht durch Abdrehung der Radlaufflächen auf einer Unterflurdrehbank, um die Laufflächenprofile zu normalisieren. Mhm. Diese Abdrehungen können, wenn Schäden an den Laufflächen festgestellt werden, bis zu 10 mm Tiefe gehen. Das heißt also, da geht nicht nur für das Laufen des Fahrzeuges Material verloren, sondern auch wenn man also eine Abdrehung des Rades bei Laufflächenschäden oder bei Korrekturen des Radprofils gemacht werden müssen. Und müssen dann alle vier Räder eines Drehgestells ungefähr den gleichen Abrieb haben oder wird das ausgeglichen durch Fährung? Das verteilt sich sehr gleichmäßig, aber Schäden können mal nur an einzelnen Rädern auftreten. Ja, das meine ich. Es ist dann wichtig, dass die Raddurchmesser beider Räder auf einer Radsatzwelle gleiche Durchmesser haben, ja, bis auf 0,5 mm genau. Oh, okay. Und bei den beiden Radsätzen innerhalb eines Drehgestells gibt es auch Grenzwerte für den Raddurchmesserunterschied. Der liegt zwischen 4 und 6 mm. Und zwischen den beiden Drehgestellen gibt es eigentlich keine Beschränkung. Ja. Man macht es nur in der Werkstatt so, dass die Unterschiede nicht größer sind als 40 mm, was schon also die halbe Abnutzung quasi ist. Ja. Die Abdrehungen auf einer Unterflurbank erfolgen nach Bedarf und können nach 100.000 bis etwa 200.000 Kilometern erfolgen. Bei manchen Fahrzeugen hat man auch höhere Laufleistungen bis zu 300.000 Kilometern. Das hängt von Unregelmäßigkeiten ab, die im Betriebsablauf vorkommen können. Wenn zum Beispiel durch schlechte Reibung mal ein Rad zu stark ins Gleiten kommt, kann es Flachstellen geben und bei den Flachstellen muss das Rad meistens sehr stark abgedreht werden. Ja, und prinzipiell ist es dann aber wahrscheinlich so gemacht, dass das Material der Schiene härter ist als das des Rades, sodass man die Schiene nicht ständig austauschen muss. Oder wird die, weil darüber gefahren wird, so wenig abgenutzt, dass das kein Thema ist? Das ist ungefähr richtig. Man ist bei der Schiene in einer etwas höheren Qualität als beim Rad, wobei man bei dem Radmaterial sagen muss, dass es noch nicht mal legierter Stahl ist, das ist ein normaler Baustahl mit einer speziellen Spezifikation. Er hat aber eine Radkranzvergütung, also eine spezielle thermische Behandlung. Und bei den Schienen handelt es sich auch um Naturgüten, die nicht speziell hochvergütet werden, weil sie eben an Duktilität nicht verlieren dürfen. Sie dürfen nicht sprödbrüchig werden. Ja, und da muss man es durch eine gute Legierung und durch eine geeignete Vorbehandlung, eine geringfügige Wärmebehandlung, es gut sein lassen. Okay. Man sieht, wie groß dieser Spurkranz ist. Ja. Das sind 2 bis 3 Zentimeter Höhe, die der Spurkranz also weiter hervorragt als die Lauffläche und nur über diesen noch nicht mal so ganz steilen Kegel des Spurkranzes wird das Fahrzeug im Gleis geführt. Und diese Führung, die muss also auch bei Geschwindigkeiten bis 160 oder auch darüber hinaus mit den Hochgeschwindigkeitszügen bis 300, 400 Kilometer pro Stunde voll ausreichen, um das Fahrzeug im Gleis zu halten. Ja. Wenn man sich mal mit dem Auge ganz dicht auf die Schiene begibt, dann kann man sehen, wie das angeschmiegt ist, ja, und wie viel Platz jetzt für eine seitliche Bewegung auch da ist. Ja, hält die komplette Lok auf der Spur, ne? Wir haben jetzt an diesem Luftkessel einen Halter angeschraubt, an dem selbst von unten dann ein Radargerät hängt. Das ist ein Radargerät mit einer Schlitzantenne, hat eine Länge von etwa 80 cm und hat die Aufgabe, von der Unterseite des Gerätes geht eine Radarstrahlung in einem schrägen Winkel auf das Gleisbett. Und die Reflexionen werden von der Antenne wieder erfasst und über einen Doppler-Effekt wird die Relativbewegung erfasst, mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug über die Strecke fährt. Okay. Und das ist eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit ohne Berührung zu messen an nicht rotierenden Bauteilen, also nicht wie an einem Radsatz oder einem Fahrmotor, und damit ein Geschwindigkeitssignal zu bekommen, was von dem Drehzahlen der Achsen unabhängig ist. Die Achsen können blockieren oder einen Schlupf haben, den man nicht genau genug erfassen kann und wo die Geschwindigkeit, die man über Drehzahlsysteme erfassen kann am Antrieb, über Fahrmotor oder dergleichen, einen anderen Wert ergibt, als wenn man es berührungslos messen würde, weil zum Antreiben der Räder oder zum Bremsen der Räder immer auch Schlupf auftreten kann. Blöde Frage, warum ist es so extrem wichtig, die Geschwindigkeit so genau zu kennen? Weil ich denke mal, so ungefähr kriegt man sie ja auch über die Räder hin, mit oder ohne Schlupf. Das ist jetzt nicht unbedingt nur eine Frage der Genauigkeit, sondern das ist bei den Zugsicherungssystemen eine Frage der Auswahl verschiedener Sensoren, die in Kombination erst die Sicherheitsstufe ermöglichen, die man mit einem Zugsicherungssystem gewinnen kann. Also Redundanz im weitesten Sinne. Ja, Redundanz und Diversität. Ja. Also man braucht verschiedene physikalische Messsysteme nach Möglichkeit. Das ist vorgezogen gegenüber der reinen Redundanz. Und für die Zugsicherungssystem LZB, Linienzugbeeinflussung, werden drei Geber verlangt von mindestens zwei verschiedenen physikalischen Wirkprinzipien. Okay. Und hier hat man also zwei Geber an den Antrieben für die Zugsicherung und einen dritten Geber, das stellt in diesem Fall hier das Radar dar. Okay. Also das ganze Thema Sicherheit in der ganzen Zugwelt ist, glaube ich, noch schlimmer in Anführungszeichen als in der Fliegerei. Ja, das wird auch noch in mehr klassischem Verständnis verstanden. Beim Fliegen gibt es ja schon Flugzeuge, die ohne aktive Systeme gar nicht stabil fliegen können. Genau. Und bei der Eisenbahn würde man vorzugsweise als letzte Rückfallebene ein passives System haben wollen. Und da ist man noch nicht so weit vorgedrungen, dass man auch solche rein aktiven Systeme, die also beständig in Operation sein müssen, damit der Zug fahren kann und nicht aus dem Gleis gerät, die sind da eher weniger gern gesehen. Ja. Also für die Spurführung ein aktives System zu haben, das ist für einen Eisenbahner eher ein Horror, als dass das eine technisch wünschenswerte Lösung ist. Ist das eine Frage der Gewohnheit? Weil das wird wahrscheinlich, wenn man mit einem Flugzeugbau geredet hat vor 30 Jahren, hätte das wahrscheinlich auch gesagt. Also ist es eine Frage der Reife der Technologie oder gibt es da wirklich Gründe, die wirklich sozusagen echt dagegen sprechen? Ja, das ist erstmal die Ökonomie. Die Systeme sind sehr teuer. Wenn man passive Systeme hat, kommt man mit denen weitaus leichter klar. Bei aktiven Systemen muss man sich auch die Bandbreite der Beanspruchungen vor Augen halten. Die Beanspruchungen in der Nähe von angetriebenen Rädern sind von den Erschütterungen derart hoch, dass einige Systeme gar nicht in Frage kommen. Ja. Und in der Spurführung geht es also um extreme Kräfte und es geht um extreme Anfragen an Sicherheiten. Die müssen auch, sagen wir mal, zeitlich lückenlos erfüllt sein. Also da kann man noch nicht mal für den Bruchteil einer Millisekunde das System aus dem Auge verlieren. Okay. Mag bei Flugzeugen auch so sein, aber in manchen Systemen gibt es ja auch so eine Art innere Trägheit. Wenn das Flugzeug erst einmal, sagen wir mal, eine bestimmte Geschwindigkeit fliegt, ist es von sich aus erstmal stabil. Ja. Und es sind vielleicht nur für die Steuerbarkeit bestimmte Systeme erforderlich, die dann diese Stabilität auch noch gewährleisten müssen für die Bedienbarkeit. Und bei den Eisenbahnfahrzeugen muss ja niemand das Fahrzeug lenken, sondern das muss dem System überlassen bleiben. Und das möge dann bitte doch vorzugsweise passiv sein. Mhm, okay. Ja, hier sieht man nochmal den Sicherheitsgedanken im Bereich Laufwerk. In der Mitte ist ein Pendel zu sehen, an dem der Fahrmotor am Drehgestellrahmen aufgehangen ist. Und für den Fall, dass dieses Pendel versagt oder die Aufhängung bricht, da werden ja Schrauben beansprucht, gibt es hier nochmal ein Führungssystem mit Anschlägen, was normalerweise nicht in Einsatz kommt. Wenn das Pendel aber bricht oder Schrauben reißen würden, dann kommt diese Pratze hier auf das Gegenstück über den Anschlag zum Aufliegen und der Fahrmotor kann nicht tief fallen oder sogar in das Gleis fallen und dann zur Entgleisung des Fahrzeugs führen. Ja. Von diesen Lokomotiven haben wir verschiedene Ausführungen. Im Wesentlichen sind die Ausführungen bestimmt dadurch, in welchen Verkehrsachsen sie fahren. Eine der Verkehrsachsen ist zum Beispiel Deutschland-Frankreich. Eine andere weiterreichende Verkehrsachse ist die Niederlande oder Belgien, Deutschland, Schweiz oder Österreich und Italien. Und für diesen Einsatzbereich braucht man einmal die Ausrüstung für vier Stromsysteme und dann aber auch die verschiedenen Zugsicherungsarten. Und bei dieser Lok hat man erstmalig den Weg beschritten, dass man einen zentralen Zugsicherungsrechner hat für alle Länder. und dass man die Fahrzeug selbst dann für die Einsatzbereiche in den einzelnen Ländern mit länderspezifischen Zusatzkomponenten bestückt, mit bis zu 5 Ländern, also 5 verschiedene Zusatzkomponenten, die das ganze Fahrzeug von unten her so ausfüllen, dass man für diverse Antennen kaum noch Platz findet. Und die sind dann an diesen zentralen Rechner angeschlossen und mit diesem einen zentralen Rechner und den länderspezifischen Zusatzkomponenten kann man dann also mit einem noch vertretbaren Gesamtaufwand an Zugsicherungssystemen im Fahrzeug diese Länder befahren. Aber von solchen Loks gibt es dann ja idealerweise möglichst wenige. Die wird man dann halt nur für die einzelnen grenzüberschreitenden Strecken einsetzen, weil sie halt teuer sind. Ja, aber der Trend geht heute zum Beispiel darin, dass diese Fahrzeuge hier, diese 4-System-Lok, an Leasingfirmen verkauft werden, die ihrerseits die Lokomotiven vermieten an Betreiber, die entweder die Finanzkraft nicht haben, solche Loks selbst zu finanzieren, oder die einen wechselnden Bedarf haben, je nach vertraglichen Leistungen, wie sie Züge zu führen haben. Und da gibt es dann Vorzüge im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs, Züge zu fahren, die sich auch wirtschaftlich fahren lassen, wo man so viel Geld mitverdienen kann. Und wo dann ein solcher Betreiber natürlich wünscht, mit ein und derselben Lokomotive von Start bis Zielbahnhof fahren zu können. Und das erfordert dann eher ein Mehrsystemfahrzeug oder sogar ein Viersystemfahrzeug, als es, sagen wir mal, große Betreiber brauchen, die im großen Netz fast alle Zugleistungen erbringen müssen. Ja. Und dann auch eine größere Auswahl haben oder dann auch an der Grenze umspannen können, weil sie ihre Lokomotiven mehr im eigenen Netz verwenden wollen. Was kostet denn so eine Lok ungefähr, wenn man sich eine kauft bei Bombardier? Die 2-System-Type liegt, soweit ich weiß, bei zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Die Mehrsystemtype dürfte bei etwa 6 Millionen Euro liegen. Wow. Irgendwoher muss sich ein Hersteller ja auch das Geld durch Gewinn erarbeiten, was er braucht, um neue Entwicklungen zu betreiben, klar, um der Technik Rechnung zu tragen, um den steigenden Anforderungen an Zulassungsbedarf, Prüfbedarf und internationalen Bestimmungen gerecht zu werden. Und es sind ja doch trotz allem kleine Serien. Also es ist ja nicht vergleichbar mit der Automobilindustrie oder vielleicht sogar der Fliegerei. Wie viel Trucks über alle Baureihen wurden bisher ungefähr gebaut? Das sind über 1000, aber sagen wir mal, die Fertigungskapazität von Lokomotiven dieser Größe in unserem Werk in Kassel liegt bei schätzungsweise 140 Fahrzeugen im Jahr. Ja, okay. Ja, aber ich meine, 1000 ist ja nicht viel von der Serie, ne? Also trotz allem. Gegenüber der Automobiltechnik ist das eine Vorserie, also ja, so was zum Erproben. Ja, das heißt, die Entwicklungskosten müssen halt auf viel weniger Stück umgelegt werden und das macht es halt auch teurer. Man kann die Fertigung eben nicht so gestalten wie beim Automobil. Man kann zwar in Takten fertigen, wie man das bei mittleren Stückzahlen machen kann, aber eine reine Fließbandfertigung mit Robotertechnik oder so etwas, das ist im Fahrzeuggeschäft durch die größere Variantenzahl und die geringere Stückzahl ist das noch nicht wirtschaftlich. Klar, ja. Das ist die ganz neue Lok, das heißt die 185403. Das ist eine Lok, die kann Norwegen und Schweden, dementsprechend Dänemark-Schweden fahren. Die hat eine Ausrüstung, die wird von den DB auch vermietet an den Nordländern. Da gibt es die DB in Dänemark und die fährt auch Leistungen bis in Schweden rein. Ne? Und da gibt es von denen Green Cargo Loks mit der gleichen Ausrüstung. Die heißen dann 204, 5 und 6 mit der gleichen Ausrüstung. Das ist nur ein Deal gewesen mit der Green Cargo, weil Green Cargo hat sie schon vorher, weil sie den Bedarf gehabt hat, von DB welche ausgeborgt dementsprechend und jetzt hat sie sie behalten und jetzt ist es wieder ein Gegengeschäft, dass die DB Loks hat mit dem Paket, wo sie auch können Dänemark und Schweden fahren und dadurch ist die jetzt ausgeliefert worden, das war damals den Green Cargo zu lange zum Warten und dadurch ist dieser Deal entstanden. Normalerweise gibt es nur 399 Lokomotiven von dieser Bauserie. Die 400ste, die was 400 hätten sollen werden, ist eine Nahverkehrspaket worden. Die haben wir an 146 abgegeben. Und was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir die zwei, was sind jetzt da, was machen welche Hebel? Also hier, jetzt können wir mal schon anfangen. Hier sind wir jetzt auf einem Führerstand. Dementsprechend wird der Lokführer hier mit diesen Bedienhebeln sich beschäftigen. Er hat die Möglichkeit, eine Zugkraft vorzugeben, er kann die Geschwindigkeit vorgeben, er kann auch diese Zugsicherung bedienen und dementsprechend die Signale quittieren kann und hat hier dementsprechend 4 Bildschirme, wobei von links nach rechts angefangen hatte hier den Zugfunk. Dann gibt es ein Diagnosebildschirm, dann gibt es ein EAMDS, wo die Geschwindigkeit und die Zugsicherung angezeigt wird. Und hier ganz rechts gibt es das EBULA, das ist der elektronische Buchfahrplan. Da kriegt er die Informationen von den GSM-Daten, dem wie die Strecke jetzt da, mit welcher Langfahrstrecke oder Schnellfahrstrecke sich jetzt da sich bewegt, wo er die Befehle reinkriegt. Und hat auch noch zwei Luftdruckmanometer, wo die Bremse angezeigt kriegt und die Luftmenge, die er noch zur Verfügung hat. Das heißt hier die Hauptluftleitung für den Zug hinten und auch die Steuerleitung auch für den Zug, der dementsprechend durchgekuppelt wird. Das braucht alles für diese zwei Hebel, das sind an und für sich die Bremse. Es gibt da eine elektrische Bremse und eine pneumatische Bremse. Die eine pneumatische Bremse ist eine Zugbremse, das heißt mit diesem Hebel wird an und für sich der Zug mitgebremst, auch indirekte Bremse genannt. Und dann gibt es noch einen kleinen Joystick für eine direkte Bremse, das ist die Lokbremse, die nur für die Lok alleine gilt. Hier wird der Zug nicht mitgebremst, nur die Lok alleine. Die Geschwindigkeitsanzeige mit dem analogen Tacho, die sieht irgendwie dazu gepfropft auf da rechts. Das ist nur eine Vorschrift für die Dänemark- und Schweden-Ausrüstung. Okay. Das gibt es bei den DB-Loks nicht. Die DB-Loks haben, wenn wir gleich sehen hier, den digitalen Tacho direkt im Display drinnen. Und der wird in gewissen Ländern nicht erkannt. Dadurch gibt es hier aus diesem Dänemark-Schweden-Paket noch einen zusätzlichen Tacho für die Zugsicherung. Das ist rein nur für die Zugsicherung. Okay, hier sehen wir jetzt da unseren Tacho, sprich das digital. Was man hier noch sieht, ist die Zugkräfte, sieht man hier. Also die Bremskräfte und die Zugkräfte und die Zugsicherungseinheiten und welchen Land das wir hier sind. Da kann man hier die Länderauswahl machen, wo man jetzt da gerade ist. Da wird auch die Zugsicherung dementsprechend umgeschalten und dementsprechend auch reagiert. Auf dem Diagnosedisplay gibt es verschiedene Ebenen, eine Hauptebene und dementsprechend die wichtigsten Daten, die der Lokführer braucht. Das ist aber der Oberstrom hat, Oberspannung hat und auch die Zugkräfte, was er gerade fahren kann, kann er sich hier wählen. Und hinter diesen Bildern bewegen sich dann die ganzen Stördiagnoseeinträge und die Daten, die von den Loks aufgezeichnet werden. Da gibt es an der ganz tiefen Ebene noch eine Werkstattdiagnose, die sieht der Lokführer nicht. Es gibt da zwei verschiedene Störungen. Die einen sind für den Lokführer relevant, die kriegt er angezeigt, da muss er auch was tun. Die kriegt er auch über eine akustische Meldung, wenn der Lokführer fährt und da kommt eine Störung. Störung. Dann wird er akustisch gewarnt. Dann muss der Lokführer sich das im Störbild angucken, was das für eine Störung ist. Dann kriegt er eigentlich zu dieser Störung noch eine Abhilfemaßnahme. Wenn diese Abhilfemaßnahme nicht mehr greift, dann ist die Lok kaputt. Ist sie kaputt. Ja. Also viel mehr kann der Lokführer in der heutigen Zeit nicht mehr machen, außer diese Störmaßnahme. Es gibt eine Abhilfe im Fahrbetrieb, also beim Fahren, und dann gibt es eine im Stehen. Und die beiden hat dazu Auswahl, was er noch abarbeiten kann. Und wenn die beiden nicht mehr greifen, dann ist die Lok kaputt, dann muss er die nächste Werkstätte geschleppt, gefahren oder... Kommt der ADAC. ADAC, genau. Was der Lokführer jetzt da hier noch machen muss, das ist das Einzige, das ist dieser Schiefertreten, das ist der Todmann. Und der Rest ist an und für sich jetzt im LCB-Betrieb, den Lokführer nicht mehr relevant. Er kann zwar in allen Situationen eingreifen, aber im Endeffekt hat er nur mehr die Überwachung von den ganzen Systemen und sich selbst zu überwachen mit dem Todmann. Ja, mit dem Hauptkompressor, der die Hauptluft für das ganze Luftsystem, sprich inklusive den Waggons, was man schon gesagt hat, mit den Hauptluftleitungen und Steuerleitungen 8 und 10 Bar dementsprechend auffüllt und auch versorgt für den ganzen Luftsystem mit den Lufttrocknungsanlage. Hier wird die Luft getrocknet und auch weiter versorgt. Da gibt es noch einen kleinen Hilfskompressor. Der große Kompressor geht nur, wenn der Stromabnehmer um ist, also wenn man die 15 kV oder dementsprechende Spannung hat. Der kleine geht mit 110 Volt. wie er schon heißt, Hilfskompressor, der hilft mir nur, dass der Strom nicht mehr hochgeht und der Hauptschalter zum Einschalten ist. Ja. Mehr ist der an und für sich nicht. Ja. Also würde nicht für die Bremse oder sonst irgendwas genügen. Das geht nur mit der Hauptluft. Und ist hier das ganze Bremssystem. Dieses Bremssystem ist hier von Knorr. Das ist eine MBS-Bremse, eine neue Variante. Man hat die Drehgestellsteuerung. Jedes Drehgestell kann man einzeln dementsprechend ansteuern, was bei herkömmlichen Luftsystemen nicht so war. Hier kann man ein Drehgestell elektrisch, eines pneumatisch oder beide elektrisch, beide pneumatisch bremsen. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Mit der Elektronik in diesem Schrank drinnen, so eine kleine Aufrüsttafel haben wir hier. Da sehen wir auch so gewisse Zugsicherungsstörschalter. Hier kann man ein bisschen was dementsprechend, was man gesagt hat, wenn der Lokführer eine Meldung bekommt, die Zugsicherung ist kaputt, geht nur im Stehen, der muss stehen bleiben, kann hier dementsprechend neu booten oder die Störschalter dementsprechend einlegen, dass das System überbrückt wird, soweit erlaubt. Ja. Das ist klar. Ne? Ja, klar, ja. Dann gibt es auch noch so Rauchmelder hier drinnen, das ist auch relativ neu gegen Altbauloks. Also die Loks sind mit Rauchmelder ausgerüstet, falls irgendwas sein sollte, spricht ein Rauchmelder an, kriegt er die Meldung vor, stehen bleiben, schauen, Feuerwehr, dementsprechend Maßnahmen setzen. Ne? Ja. Dann gibt es noch diese Lüfter hier, diese großen, das sind diese Motorlüfter, was wir schon vom Dach her gesagt haben, hier ist die Ansaugung über das Dach, kommt die Luftmenge durch diesen Schacht und geht zu den einzelnen Fahrmotoren. Mhm. Jeder Fahrmotor hat so einen Lüfter, der Drehzahl gesteuert ist. Das heißt, das geht von 20, 30 Hertz bis 50 Hertz. Je nach Bedarf an Luftmenge wird das geregelt. Da ist die ganze Elektronik drinnen. Das ist an und für sich das Hirn der ganzen Lok. Da ist die Leittechnik für die Zugsteuerung drinnen. Es gibt auch noch eine in den extra in den Stromrichtern, also das heißt dann die Antriebstechnik ist in zwei geteilt, das heißt die Steuerungstechnik ist hier drinnen, die Antriebstechnik, also das ist direkt im Schrank drinnen von einzelnen Stromrichter. Es gibt zwei Stromrichter, für jedes Drehgestell einen und der wird selektiv dementsprechend auch zum Wegschalten und Zuschalten. Keine Einzelachse, sondern nur drehgestellweise wird das abgeschalten oder zugeschalten. Ne? Wie viel Rechner sind denn in so einer Lok typischerweise verbaut? Kann man schon gar nicht mehr sagen. Das geht in die Hunderte, weil es sind schon auf einzelnen Karten mehrere Rechensysteme. Okay. Wir können nur so Hauptsysteme nennen. Das ist einmal die Fahrzeugsteuerung, die Antriebssteuerung, die hier zweigeteilt ist. Dann haben wir im Zugsicherungsschrank eine Vielzahl von Rechnersystemen, weil die auch mit mehreren Systemen arbeiten müssen. Und dann haben wir natürlich als Subsysteme auch in der Klimaanlage einen Rechner, im HBU-Bereich Rechner und in der Bremse Rechner, die also schon mal, sagen wir, ganze Funktionen wahrnehmen. Ja. Wie viele Zentraleinheiten das dann im Einzelnen sind, da kommt man wahrscheinlich wirklich über eine Zahl über 100. Ja. Und die sind dann alle über einen CAN-Bus oder irgend sowas miteinander vernetzt? Ja, wir haben hier zwei Systeme im Einsatz. Einen CAN-Bus, der vorzugsweise für die Hereinnahme von Führerstandssignalen benutzt wird, und einen MVB-Bus, der die großen Datenmengen zwischen Zugsicherung und Fahrzeugsteuerung und Fahrzeugsteuerung und Antriebssteuerung verbindet. Okay. Mhm. Und alles schön in C und Assembler? Ja, das ist ganz verschieden. Also die Sprachen, die verwendet werden, richten sich nach den Vorzügen der einzelnen Hersteller. Wir haben bei unseren Systemen, die wir in Bombardier verwendet haben, auch keine ganze Einheitlichkeit. Was die Fahrzeugsteuerung der Lokomotiven anbetrifft, ist sie in den letzten Jahren in C ausgeführt worden. Ja, okay. Bei den Diagnosesystemen, da ist auch mehr IT-Technologie enthalten. Da müssen mit Datenbanken und großen Datenmengen gearbeitet werden. Da haben wir auch C++. Okay, schön. Hier gibt es noch einen Energiezähler, der in der heutigen Zeit relativ wichtig ist, weil es wird nur mehr auf Energie gedacht. Ja. Lokführer sind sogar angewiesen, energiesparend zu fahren. Ne? Also das heißt, dann für sich der Lokführer ist auch mit der Energie überwacht, wie viel Energie braucht der von A nach B und so und so. Da wird ein Energiezähler, der fern ausgelesen wird von der BTB in Frankfurt wird es sein, und die Energieverbrauch dementsprechend kontrolliert oder zumindest verrechnet wird. Was sehr wichtig ist, auch bei privaten Betreibern, die bezahlen auch dementsprechend den Strom. So. Für das Netz DB zum Beispiel fährt ein privater Betreiber, von A nach B und wird über diesen Energiezähler abgerechnet. Klar, ja. Strom wie beim Haushalt, günstig oder nicht günstig. Ja, nur nachts fahren. Nur nachts fahren, Nachtstrom, ja. Oder dementsprechend, ja. Und der Besen wird serienmäßig mit ausgeliefert, oder? Das ist Nordland, eigentlich ist das immer komplett voll. Leider ist es hier leer, weil die Lok fährt im Moment nur in Deutschland. Und da, wie man da sieht, da gibt es ja relativ viele Sachen drinnen. Bis zum Messer, da kommt sogar ein Messer hin für den Nordland, für den Elch zum. Ja, das stimmt. Also, es ist wirklich alles dabei, was man sich so schaufeln und Stangen zum den Stromabnehmer hochzuhieven. Und das wird direkt mit ausgeliefert? Das wird mit ausgeliefert. Und in Dänemark bei 50 Hertz, in Deutschland bei 16, 2 Drittel Hertz. Ja, das wäre bereit, ne? Ja. Das heißt jetzt Bremse auf quasi. Bremse weg, ne? Dann kann anderen für sich hier sich bewegen. Ja. Und wieder die Bremse, das ist die direkte Bremse jetzt. Ja. Ne? Ja. Wir stehen wieder. Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist der einzige Vorgang. Ja. Er braucht dann für sich nur diesen Schlüssel mitzunehmen. Ja. Das ist die Fahrtrichtung. Ach so. Den braucht er für den Führerstand zu besetzen. Und da gibt es nur einen davon wahrscheinlich? Da gibt es nur einen und den kann er sich dementsprechend von einem Führerstand zum anderen mitnehmen und hier kann er die Fahrtrichtung wählen und den Führerstand in welche Richtung auch aktivieren. Ja. Das wäre so das Einzige, was er an Werkzeug mitnehmen muss in die andere Richtung. Also ich meine, das klingt jetzt so, wie wenn Lokfahren eigentlich also ziemlich trivial wäre. Die Mechanik davon. Ja, es ist, aber sehr viel Verantwortung. Klar. Es ist, wenn alles funktioniert, ist es absolut kein Hexenwerk. Ja. Aber wenn was nicht funktioniert, muss er dementsprechend handeln. Er muss sämtliche Vorschriften kennen, er muss den Betrieb, betriebliche Seiten alles dementsprechend abarbeiten, er muss teils die Technik auch mit beherrschen, und auch die dementsprechenden Schulungen haben, wie es an und für sich von einem Typ zum anderen ist. Und das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, er muss natürlich auch die Strecke kennen, dass er das dann ist, weiß, wann er bremsen muss, dass er im Bahnhof steht. Genau, das ist an und für sich die Kenntnisse, die er als Lokführer dann bei der Schulung bekommt. Ja. Alles, ne? Das technische Verständnis muss er schon haben, dementsprechend mitbringen ein bisschen. Die Vorschriften kann man erlernen. Kein Problem, ne? Aber die Streckenkenntnisse, da merkt man dann erst richtig, ob das guter oder nicht guter oder wenig guter Lokführer. Das heißt, ein Lokführer ist schon einmal nur für eine oder eine begrenzte Anzahl von Strecken eingewiesen, zugelassen? Ja. Es gibt schon Lokführer, die mit sehr viele oder fast alle Streckenkenntnisse. Das Problem ist, man muss alle Jahre einmal diese Strecke gefahren sein, sonst verliert man die Kenntnis. Ja. Da muss man wieder dementsprechend mitfahren als Beimann, das ist jetzt der Sitz hier, dann als Beifahrer mitfahren und die Streckenkenntnisse wieder neu auffrischen. Ja. Ja. Und das ist halt schwierig bei dem Streckennetz, alle Streckenkenntnisse zu haben. Es ist theoretisch schon fast nicht möglich, alle Strecken zu fahren in einem Jahr. Ne? Ja. Es gibt aber quasi auch Typ-Ratings, also bestimmte Lokführer dürfen nur bestimmte Muster von Lokomotiven fahren. Richtig, das ist ja eigentlich schon so gedacht, dass maximal ein bis zwei, also zum Beispiel bei Relion oder bei Regio ist der Unterschied, ne, der eine fährt den Typ, der andere fährt den. Theoretisch sind sie gleich, aber praktisch haben wir da dementsprechend andere Typen. Ne? Ja. Also der Cargo-Betrieb ist natürlich ein anderer Betrieb, wird kein ICE-Schein haben dementsprechend, als wie der aus dem Fernverkehr fährt. Ja. 85er, die kaum auf einen Fernverkehr kommen, wird auch nicht die Typenprüfung haben. Ja. Es ist nur so, eigentlich sind spezielle Lokführer. Ja. Man fängt an auf dem Dieseltriebwagen und kurz vor der Rente darf man den ICE fahren. Naja, das war mal, glaube ich, so. Das ist heute anders. Heute ist es so, dass wenn Leute gebraucht werden beim Nahverkehr oder beim Fernverkehr oder bei Cargo, wird er dementsprechend schon sofort ausgebildet. Okay. Das ist früher mal so die Hierarchie von, weil der Fernverkehr wird wenig Diesel haben zum Üben. Ne? Ja, stimmt. So, sag ich mal. Ne? Ja. Ja. Mit diesen Drehstromlokomotiven, die hört man nicht mehr. Ja. Das ist so leise und wenn man sie sieht, ist vorbei. Ne? Das ist das Problem dabei. Über den ganzen Eisenbahnbereich hier. Früher, die alten Kollektoren hat man schon gehört, schon irgendwo. Die sind auch nicht so gerollt wie die jetzigen Dinge. Ja. Da gibt es also eine kleine Geschichte. Das ist in den 80er Jahren, glaube ich, geschehen. Da hat man eine Luftwiderstandsmessung gemacht. Und bei der Luftwiderstandsmessung, nach dem Prinzip, lässt man das Fahrzeug allein auf der Strecke fahren und aus einer hohen Geschwindigkeit lässt man es ausrollen und misst dann einfach den Verlauf der Geschwindigkeit und rechnet aus, mit welchen Widerständen es quasi hat begegnen müssen, dass es diese Verzögerung hatte. Und das hat man auf einer Hauptstrecke gemacht in der Nähe von Hamburg, wo man aus 200 herunter diesen Versuch fahren konnte. Und der Versuch wurde gefahren und das Fahrzeug ist dann ausgerollt und ausgerollt. Das sind dann zig Kilometer, die dann durchfahren werden. Und dann ist es noch 10 Kilometer pro Stunde gerollt und dann ist es noch langsamer geworden. Auf einmal wurde es wieder schneller. Und da hat man sich gewundert, ja, was ist jetzt? Ja, und dann hat man dann später ausgemessen, das ist dann tatsächlich eine Stelle gewesen, wo die Strecke dann ein leichtes Gefälle hatte. Und das war früher gar kein Problem gewesen. Die Loks sind dann trotzdem da auch zum Stehen gekommen, weil die einfach genügend innere Reibung hatten. Und dieses Fahrzeug hat ja keine schleifenden Teile mehr. Und die Lager sind also so leichtgängig, sondern als Wälzlager. Und nichts mehr gibt noch irgendwie einen leichten Widerstand mehr. Und das rollt dann eben auch viel leichter und das rollt dann eben auch auf einem leichten Gefälle gleich los. Und das muss man auch den Lokführern sagen, dass diese Fahrzeuge beim Abstellen nicht einfach nur hingestellt werden, wie man mit dem PKW ohne Bremse vor der Ampel stehen kann. Ja? Da kann schon das leichteste Gefälle reichen, dass das Fahrzeug in Bewegung kommt und man selber merkt es zum Teil auch manchmal gar nicht. Und manche Lokführer, die kriegen auch schon mal, wenn sie da nicht achtsam waren, einen Heidenschrecken. Gerade wenn sie jetzt einen Führerstandswechsel machen, durch die Lok gehen und merken, es bewegt sich irgendwas, da kriegt man schon einen Schrecken. Da gibt es eine Geschichte, da ist eine reingefahren, ganz vorne ist eine reingefahren, die 043. Das war so, die sind zwei Lokomotiven gekommen, Doppeltraktion. Ja. Der eine hat die hintere abgehängt und hat sich gedacht, die bleibt stehen. Der andere ist also ein alter 55er weggefahren mit der Schiebebühne, hat sie hierher gestellt, ist nach Hause gegangen, nach mehr als 20 Minuten. Durch irgendeine Erschütterung ist der hintere Lok zum Rollen gekommen und ist hier reingefallen. Der ist schon zu Hause gewesen, haben sie ihn angerufen, was da los ist. Ne? Ja, wieso? Er hat es nur abgestellt, aber ungebremst. Ne? Und noch irgendeine, wenn hier die Loks fahren, das ist ja klar, ne? da tut sich ja was. Ne? Und nur durch diese Erschütterung ist diese Lok hier rein, reingefallen. Trafo, alles kaputt. Ja. Also wenn man da reinfahren, über die Kante drüber, keiner hat gewusst warum. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. Wenn man so hingucken würde, man würde es ja gar nicht mehr sehen, wenn die ganz langsam riecht. So war es. Und dann irgendwann mit Spatsch macht es einfallen. Ne? Und dafür gibt es ja hier auch die Steuerung der Bremse, wenn man die Lok abstellt, was im Auto die Handbremse ist, ist hier in den Bremszylindern eine Feder, die jetzt als Ersatz für den Druck im Bremszylinder bei Entspannung, also wenn sie sich ausdehnen kann, eine Bremskraft erzeugt und die wird beim Fahrbetrieb gespannt gehalten durch eine extra Druckkammer, die jetzt diese Feder zusammenpresst und nicht zum Anlegen bringt. Ja. Und wenn man jetzt die Lok dauerhaft abstellen will, dann wird über diese Feder die Kraft erzeugt, um die Bremsklötze am Anlegen zu halten. Also sollte die Luft ausgehen, sollte die Versorgung weggehen, dann legt die Bremse automatisch an. Aber es ist Vorschrift, schon vorher die Federspeicher zu betätigen, dass sie schon die Feder vorgespannt ist, bevor die Luft ausgeht. Ne? Also, es ist also, man würde beim Auto zuerst die Handbremse anziehen, bevor irgendwas anderes macht. Gang raus oder sonst irgendwas. Ne? Das ist auch ein interessantes Gebilde, was man alles mit drei Lampen und drei weißen und zwei roten hinkriegen kann. Das Land hat sein eigenes Leuchtchen. Ja. Man schaut das oft an, dass die Beleuchtung nicht zwangsläufig an der Fahrtrichtung hängt. Also man sieht das oft in den Bahnhof. Die Lok fährt andersrum, als die Lichter eigentlich suggerieren würden. Ne? Die Firma Siemens hat sich ein Patent machen lassen. Die haben also so ein Gebilde sich zusammengestellt, wo also eine Lampe selbst als mit Netz gemacht wird und mehrere Lampen mit einem Steuergerät verbunden werden, was also nach Patent dann diese LED-Ansteuerung verursacht und wo man also eine noch etwas größere Palette von verschiedenen Signalen mit bedienen kann. Unabhängig vom Führerstand. Ja. Wir müssen noch jeden Führerstand extra machen. Ne? Ach, da gibt es für jede Seite gibt's ein separates Licht. Ja, genau. Ja. Okay. Hier. Das ist nur für diese Seite. Ja. Das ist nur für diese Seite. Beim Siemens, sprich jetzt der Taurus und so, da kann man es auf einmal vorwählen. Das ist vorne und das ist eben dieses System. Ja. Der sich dann da dementsprechend schlau macht, welches Licht da hinten ist und welches vorne ist. Ne? Ja. Witzig. Gut. Ja, ich denke. Das ist jetzt etwas, was auch interessant ist. Das gibt es schon sehr lange, seit den 50er Jahren. Die Mikrowelle also, vom Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, nee, das ist beides. Kühlschrank und Warmhalteeinrichtung. Ja. Das geht mit einem physikalischen Prinzip, was wenige kennen, auch elektrisch. Ja. Und man kann also mit dem Prinzip heizen und kühlen. Toilette gibt es aber keine auf der Lok. Noch ist nicht. Ja. Bei unseren Loks nicht. Okay. Bei den amerikanischen Loks gibt es das. Okay. Da ist Vorschrift. Also die haben das meistens in den Vorbauten drin. Da geht es vom Führerstand so zwei Treppstufen runter und nach gerade geht man aus der Lok raus und nach links gibt es irgendwo so eine Toilette. Ja. Okay. Ist aber schon sehr stark angefangen, auch im Norden. Ne? Ah ja, klar. Schweden, Norwegen, die wollen sich auch was einfallen lassen. Ne? Aber es ist halt schwierig, ne? Das ist ja ziemlich verbaut alles, ne? Ja, es ist. Muss man halt einen Besen aussagen. Ja, Klo einbauen. Ja, genau. Ja, aber das sieht man schon. Das Fahrzeug ist ja aufgrund seiner Bauform und des Baugedankens beschränkt, ja, und erlaubt ja quasi auch nicht jede beliebige Leistung zu machen, nicht alle Stromsysteme und vor allen Dingen nicht alle Zugsicherungssysteme unterzubringen, wenn man jetzt aber Zusatzoptionen hat, egal um was es dabei geht, die ein bisschen Bauraum verlangen, dann fehlt der. Ja. Und da ist es auch eine Frage, ob man in künftigen Generationen nicht auch, sagen wir mal, wie man bei Transportern die normale Version und die verlängerte Version hat, dann hat man es vielleicht auch auf einen Rahmen setzt, der ein Stück länger sein kann für Zusatzeinrichtungen, die in bestimmten Fällen für Kunden interessant sein können und die Produktivität des Fahrzeugs steigern oder dem Hersteller eine Extraleistung bieten, für die man sonst nur mit erheblichen Aufwand käme oder die auch seine Zugleistungen leichter führbar machen oder die bestimmten wie Umweltbedingungen mehr Rechnung tragen. Gerade bei Diesellokomotiven ist da was im Schwange. Wenn jetzt also die Verschärfung der Abgasbestimmungen greift, kann man in demselben Bauraum nicht mehr die Leistung anbieten. Wir können in demselben Bauraum jetzt die Lokomotive nicht mehr anbieten, wie wir sie vor Jahren gebaut haben. Und wir haben da keine neue Lösung für. Ja? Und das geht dann in dem Bauraum nicht mehr. Und manchmal heißt das auch, es geht auf vier Achsen nicht mehr. Und eine Diesellok müsste dann sechs haben. Ja, dann ist teuer. Und da sind wir gerade in einem schwerwiegenden Umbruch. Und wie eine Diesellok in 10 Jahren aussieht, das kann man heute noch nicht sagen. Okay. Auf der einen Seite soll man die Achslast haben. Also man darf es nicht überschreiten und auch nicht zu wenig, weil sonst kriegen wir die Leistung nicht mehr, die Traktion nicht mehr. Ne? Drüber dürfen wir nicht, drunter dürfen wir nicht, weil wir die Traktion nicht mehr bringen. Also das Gefühl, Fingerspitzengefühl, wie viel Gewicht jetzt wo, wann, wie, ist entscheidend. Aber man kann schon sagen, dass man heute auch hier jetzt für unsere Bahnverhältnisse in Deutschland oder Europa, sagen wir mal, an einem Punkt angekommen ist, wo das, was man auf eine Acklok mit vier Achsen an Leistung unterbringen kann, dass man das jetzt noch steigern kann, aber dass es nicht mehr sinnvoll ist zu steigern. Man ist also an einer Leistungsgrenze angekommen, die sich auftut und sagt, da ist für Jahre Schluss. Ja. Da wird dann nicht mehr die Leistung noch beliebig nach oben gesteigert werden, sondern das wird dann in der Verfeinerung der Technik oder in neueren Systemen an Technik sich weiterentwickeln. So, jetzt sind fast 3 Stunden vorbei. Weiß nicht, wer bis zum Ende zugehört hat. Wer jedenfalls bis zum Ende zugehört hat, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns natürlich auch ganz furchtbar herzlich bei Bombardier, insbesondere bei Herrn Weinhardt und Herrn Denk, die sich doch echt viel Zeit und Mühe gegeben haben. Ich fand es sehr interessant, auch das anzugucken, ein und frei. In der Hoffnung auf weitere Episoden über Zug und Bahn in der Zukunft. Wer da übrigens Connections und Ideen hat, möge sich bei mir melden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. When the zero. Invisible, you come to me. Stay beside me, whisper to me, here I am, in the loneliness, fade. Oh,